Hier so, du nimmst das und machst das. Das ist interessant. Hier so ungefähr bis zur Hälfte rein. Dann hast du eine gute Mischung für eins. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? Cowabunga! Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer da draußen, zu Cowabunga Play, eurem Podcast für Computer und Videospiele. Heute ist die Folge 3 und zum Jubiläum dieser Folge sind wir zu dritt. Das heißt, ich begrüße den 16-Bit-Malo. Hallo Marcel, alias Captain M, hallo Internet. Hallo. Und das dritte Mitglied der Texas Pad. Hallo Texas Pad. Ja, hallo. Ja, du bist neu bei uns. Und jeder Neue wird geprüft auf Herz und Nieren. Darum werden wir dir ein paar Fragen stellen. Zum einen, dein Name und dein Alter. Ja, ich bin Texas Pat und bin 26. Dein erster Kontakt mit Games? Erster Kontakt? Ja, wir wären Gameboy gewesen. Wahrscheinlich irgendein Super Mario-Spiel, das ich mir irgendwo ausgeliehen habe. Weißt du noch, wie alt du ungefähr warst? Schwierig zu sagen, irgendwas unter 10 muss gewesen sein. Also schon recht früh, in jungen Jahren. Deine erste Konsole war dann auch? Die erste Konsole war die Super Nintendo. Super Nintendo. Ja. Direkt mit der besten Konsole angefangen, so gehört sich das. Da kann man drüber streiten. Aber nein, da kann man nicht drüber streiten, aber das ist ein anderes Thema. Wenn du sagen könntest, du deine Top-Spiele, was wären das? Also so drei Top-Spiele, die dein Leben vielleicht auch ein bisschen geprägt haben oder deine Gamer-Karriere. Top-Spiele, da würde ich als erstes wäre auf jeden Fall Dark Age of Camelot. Das ist eigentlich das einzige Spiel, was ich wirklich dann auch intensiv gespielt habe. Also du hast auch viel Online-Erfahrung, ne? Ja, also eher größtenteils dann. Aber ansonsten, was mich zuletzt eigentlich beeindruckt hat, wäre auf jeden Fall Heavy Rain, Beyond Two Souls und Fahrenheit. Und sonst, ja. Das war es soweit eigentlich. Und zu guter Letzt, was führt dich zu Cowabunga Play? Hä? Warum bist du heute hier? Warum bist du heute hier? Ich habe sonst keine Freunde. Da haben wir alle was gemeinsam. Das ist genau. Das Thema schweißt zusammen. Ja, schön. Freut mich, dass du hier bist. Und ich würde sagen, wir machen mit den... Give me the news. Es geht weiter mit den News. Ja, viel ist nicht passiert in der letzten Zeit, aber zumindest sind ein paar Sachen interessant, sage ich mal. Als erstes ist Walking Dead Season 2 angekündigt worden, und zwar noch dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt. Der Teaser sieht vielversprechend aus, interessant. Ja. Knüpft halt nahtlos an, so wie scheint, an das Ende von Teil 1. Und ich glaube, Dezember ist dann auch schon der Start. Das wiederum weiß ich nicht, wäre sehr schön. Dann möchtest du vielleicht weitermachen. Ja, ich habe eigentlich keine wirkliche News, sondern vielmehr eine Anmerkung, die mir ein wenig am Herzen liegt. Es geht um eins meiner Lieblingsspiele, meiner absoluten Lieblingsspiele, möchte ich vielleicht sogar sagen. Age of Empires 2, der Echtzeit-Strategie-Klassiker von Microsoft, hat jetzt neulich seinen HD-Release erlebt auf Steam. Und jetzt, gestern, um genau zu sein, am 7. November, erschien endlich ein neues Add-on zu Age of Empires 2. Und das finde ich erstaunlich und auch sehr erfreulich. Und habe selber noch nicht gespielt. Ich habe zu meiner Schande, muss ich gestehen, auch kein Steam, was ich jetzt kurzfristig ändern muss, nachdem ich das dann hörte. Und ja, wie gesagt, das Add-on erschien am 7. November, ist jetzt also frei verfügbar für einen fairen Kurs und erweitert die Grafik natürlich um ein paar Paletten und neue Völker. Ich habe jetzt vergessen, welche das waren. Inder waren dabei. Ah, die Inder. Wir waren ja schon an sich genug dabei. Man spielt eh nur die Byzantiner, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls schöne Nachricht für mich. Ja. Ja. Für Fans des Genres sicherlich ein Blick wert. Ja. Ja, dann wurde Watch Dogs verschoben. Einer der großen Titel für die PlayStation 4 und Xbox One. Finde ich sehr schade für alle, die sich darauf gefreut haben. Und wenn ich mich entschließen würde, mir jetzt zum Start der Konsolen ein Spiel zu holen, wäre es wahrscheinlich Watch Dogs gewesen. Also ich wäre ziemlich pissed, wenn ich jetzt eine PlayStation mit Watch Dogs vorbestellt hätte. Ja, da sprichst du ein wahres Wort, zu dem ich später auch nochmal kommen möchte in unserer Rubrik. Releases und Launch-Titel im Allgemeinen. Und das ist schon ein schwerer Schlag, möchte ich sagen. Das ist ärgerlich. Ja, und die letzte News, die wir haben, ist das neue Humble Bundle, was jetzt erschienen ist. Für alle, die den Begriff Humble Bundle noch nicht gehört haben, das ist eine Spiele-Bundle-Sammlung, die nach dem Pay-What-You-Want-Prinzip läuft. Das heißt, ich bekomme Spiele, meist sind es immer so 4-5 für einen Dollar. Also ich kann einen Dollar dafür bezahlen, kann auch mehr dafür bezahlen. Und wenn ich eine Grenze, meist liegt die so bei 5-6 Dollar bezahle oder noch mehr, dann bekomme ich noch 2 Spiele dabei. Finde ich sehr, sehr cool, und das Ganze ist so ein Charity-Ding, also der Erlös geht dann halt an irgendwelche Umweltorganisationen oder Kinder in Not und manchmal auch an die Entwickler. Das kann man aber auch frei einstellen, welche Anteile vom Geld halt wohin fließen sollen. Finde ich sehr cool. Und bis zum 17. November sind im Humble Bundle in Stufe 1, also ab 1 Dollar, Batman Arkham Asylum 4.2, 4.3 und Lord of the Rings War in the North. Und wenn man dann 4,99 Dollar bezahlt oder ein bisschen mehr, dann bekommt man noch Scribblenauts Unlimited und Batman Arkham City dazu. Und das ist schon ein mächtiges Bundle. Ein fairer Deal, wobei man über die Qualität der einzelnen Titel nochmal diskutieren könnte. Also ich finde, in diesem Bundle ist die wirklich hochkarätig. Ja. Auch Scribblenauts ist ein tolles Spiel. Scribblenauts würde ich tatsächlich als eines der stärksten Titel von den gerade aufgezählten Listen. Hast du gerade gesagt, eines der stärksten? Ja, das habe ich. Tatsächlich. Ich halte von 4, 2 und 3 nicht wirklich viel, und ich finde auch, dass das Herr-der-Ringe-Spiel jetzt nicht so toll ist. Über Batman lässt sich ja nur nicht streiten, auch wenn ich das langweilig finde, aber ich erkenne durchaus an, dass das ein gutes Spiel sein könnte für ein paar Leute. Aber wie gesagt, für den Preis, den man dann sich selber aussuchen kann, ist das Wahnsinn. Ne? Also eben. Tolle Sache. Ja. Batman kennt jeder, das sind alles Spiele, die man irgendwo, selbst wenn man selbst nicht viel spielt, schon mal irgendwo gehört, gesehen hat. Also dafür ist es ein ziemlich gutes Angebot. Ja, ja. Also die haben auch angefangen mit Indie-Games, und die, selbst die waren schon häufig von einer besseren Qualität. Also auch bekannte Indie-Games. So wie Cave Story, kennst du das? Nein, habe ich noch nie was von gehört. Das habe ich letztens mir angeguckt. Das ist sowas ähnliches wie Gran Turismo. Da habe ich dem 16-Bit-Malo vor 2 oder 3 Jahren vom Cave Story erzählt. Und er hat es mit Nicht-Achtung gestraft. Eigentlich jetzt kommt vor 10 Jahren. Eigentlich war es vor 20 Jahren. Angefangen zu entwickeln. Jetzt ist es bekannt als Pixel in der Szene. Ja, das ist mein Name. Captain M für dich immer noch. Natürlich. Pixel-Pad. So hätten wir dich nennen sollen. Wie wär's, wir nennen dich einfach Pixel-Pad. Das ist... Verdammt nochmal, warum ist mir das hier eingefallen? Texas Pixel Pad. So, Pixel Texas Pad. Nachdem der 16-Bit-Malo hier Monologe hält für euch, geht es weiter mit unserer Release-Liste für den November 2013. Da ist zum einen diesmal aber nur die interessanten Titel raussuchen, ja? Ja, das ist, hätten wir vorher mal gucken können. Ja. Wir verlassen uns da ganz auf deine Weise vor. Ich gehe das jetzt einfach ganz schnell durch. Und wenn zum Titel nichts zu sagen ist, dann sagen wir halt nichts. Gut. Es geht los mit WWE 2K14. Ja, da habe ich eine Menge zu sagen. Die ganze WWE-Reihe wird ja inzwischen so gehandhabt wie die FIFA-Reihe und wie die ganzen Sportspielreihen. Das ist fürchterlich, fürchterlich. Das ist kein Spiel, was jedes Jahr neu rausgekommen muss. Und dann auch noch für einen Vollpreis. Das ist... ja, finde ich schrecklich. Zumal sich auch spielmechanisch und auch storytechnisch im Karrieremodus... Gibt es eine Story? Na klar. Also wenn es einen Story-Modus gibt beim Sportspiel, man kann meinen... Ja gut, klar. Es ist, hat ja so einen Soap-Charakter. Ja, eben. Aber auch da wurde noch nie wirklich was Optimales meiner Ansicht nach rausgeholt. Also schade. Und ich bin auch schon lange abgesprungen von dieser Serie. Auch wenn ich es früher auf dem N64 super gerne gespielt habe. Da waren sie noch richtig gut. Auch innovativ und kam nicht jedes Jahr raus. Naja, das war's von meiner Seite. Angry Birds Star Wars. Wobei ich dachte, das wäre schon lange raus. Das Merchandise ist schon lange raus, aber das Spiel vermutlich noch nicht. Naja. Battle Worlds Chronos für den PC. Tut mir leid. Call of Duty Ghost. Ich als großer Call of Duty Fan. Jetzt mal Hut ab und Butter bei die Fische. Hat jemand von euch schon mal einen Call of Duty Teil gespielt? Ich musste dich überlegen, die Spiele sind für mich ja alle gleich. Diese Shooter, die neuerdings rauskommen. Hast du denn gespielt? Kriegsshooter. Call of Duty. Oder Duty. Nee. Ja. Das ist für mich so ein bisschen wie Batman. Das sieht gut aus, aber ich glaube, dass ich das im Endeffekt dann auch nicht wirklich, dass mich das fesseln würde. Ich finde die Prämisse scheiße. Ja. Nein, also da sind wir nicht die Experten, das geben wir offen zu. Johnny of a Reach. Roach. Klingt interessant. Ja. Aber nichts davon gehört. Sid Meier's Ace Patrol, Pacific Skies. State of Decay. Ja, da werde ich heute noch das ein oder andere Wort drüber verlieren. Age of Empires 2. Ja. Der Korg. M01D. Der Korg? Das ist ein Synthesizer. Also ich habe den für den Nintendo DS. Also so ein Handheld Synthesizer. Ach, Korg. Korg. Ja, sehr tolles Programm. Seas Saga. Oh, ich muss das mal ein bisschen größer machen. Seven Seas Saga für den PC. Klingt wie ein Browserspiel. Vermutlich ist es voll das High-End, Big-Budget-Produkt und ich habe nur keine Ahnung und offenbare das gerade hier, aber sag mir nichts. Batman Arkham Origins wird mein Winterspiel werden. Auch wenn du Batman langweilig findest. Also ich habe es gesehen und es sah interessant aus, aber da es vermutlich genauso sein wird wie da muss Vorgänger. Ich muss da ja mal wirklich sagen, zumindest wenn ich der Fachpresse außer uns glauben soll, ist es schon wie ein Riesen-Add-on zu Arkham City. Also die haben dieselbe Stadt genommen, haben die ein bisschen vergrößert. Was ich ein bisschen schade finde, ich habe gedacht, das spielt ja an Weihnachten in Gotham City. Ja, also das ist ja Gotham City, Arkham City ist ja getrennt eigentlich nur. Da sind ja die ganzen Kriminellen. Und in der Weihnachtsnacht, und da habe ich gedacht, da laufen vielleicht Passanten oder so rum, ne? Weil man hat ja eine Großstadt, aber dem ist wohl nicht so. Es wurde eine Ausgangssperre verhangen und darum sind alle Leute zu Hause. Also hat man immer wieder nur diese ganzen Kriminellen auf den Straßen, die Batman töten wollen. Das macht es aber auch authentischer, weil Batman ist ja jemand, der keine Unschuldigen angreift. Muss er ja nicht. Als Spieler würde man das aber tun und ja, damit dem Charakter nichts entgegenkommen. Ich kann verstehen, warum man sich für diesen Weg entscheidet, aber schade. Ja, und natürlich auch schade, dass das Spiel immer bei Nacht spielt. Es gibt keinen dynamischen Tagesablauf, was natürlich auch der Stimmung zugute kommt. Das würde ich meinen. Und ich finde auch die Wettereffekte in der Nacht, also Schnee und so, das sieht da schon ganz, ganz toll aus. Aber entscheidend ist natürlich auch, wenn ich das spielen würde, für mich, dass die Stadt voller Weihnachtsdeko ist. Und eben darum wird das mein Weihnachtsspiel werden und ich freue mich da schon sehr drauf. Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen 2014. Ja, ähnliche Beine. Spiele ich allerdings lieber als die alljährlich erscheinende WWE-Reihe. Also das ist bestimmt nicht schlecht. Wenn man mit mehreren Freunden zusammensitzt und gerne Knöpfe drückt, dann kann das einige Zeit lang Spaß machen. So wie schon vor tausenden von Jahren Decathlon oder ähnlich gelagerte Spiele. Eben. Und Mario und Sonic, also bitte. Ja. Die beiden zusammen. Ja. Professor Layton und das Vermächtnis von Asland. Ich hätte schwören können, dass hier Atlantis steht, aber das steht da nicht. Asland. Ja, die Professor Layton-Reihe ist cool, wenn ihr sie vielleicht schon mal gespielt habt. So eine Knobelreihe für den DS eigentlich. Den habe ich gespielt. Schöne Spiele, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Atmosphäre ist sehr interessant und die Rätsel natürlich auch für selbst. Ne? Sehr abwechslungsreich. Ja, auf jeden Fall. Ja, nur leider. Der 3DS an mir ein bisschen vorbeigegangen. Schade eigentlich. Bioshock Infinite Burial at Sea Season 1. Ist das nicht so eine Art DLC zu Bioshock? Zum Spiel Bioshock? Da fischen wir jetzt im Trüben. Ja. Captain M. Das muss ich auch noch nachholen. Das sah ja fantastisch aus, das Bioshock-Spiel. Vielleicht. Auch da muss ich sagen, ich habe keinen Bioshock bisher gespielt, nur den ersten einmal reingeguckt. Ja, habe ich auch, den ersten habe ich angefangen. Und ich fand es großartig, ich habe einfach nicht weitergespielt. Ja, keine Ahnung. Leider muss ich wieder sagen, Shooter sind nicht mein Ding. Ich habe es gespielt, als es rauskam und fand es nicht so gut. Und jetzt habe ich es nachgeholt, die ersten beiden. Man kann die heute noch spielen, weil die grafisch gut sind. Ne? Also das geht und die Geschichte ist klasse. Ja. Also doch, fand ich auch. Und der dritte, also das, was ich gesehen habe und von der Geschichte her, nicht schlecht. Everest 2, Tears of Veshan. Ja. Weiter. World of Warplanes. Das ist ja von den Machern, die auch World of Tanks machen. Ist nicht meins. Wobei, World of Tanks hatte ich einmal angetestet, das ist gar nicht so schlecht. Wie war das gerade mit die Prämisse? Ja. Gut. Weiter. Ich hab's, ne, Bekannten getestet. Natürlich. Ach, Ratchet & Clank Nexus. Das ist doch diese Jump'n'Run-Reihe für die PS3. Das ist richtig. Von den Ikonen von diesen Jump'n'Run-Figuren auf den Sony-Konsolen hat man an sich nach diejenige, die es am wenigsten verdient hat, weitergeführt zu werden. Aber, naja. Was macht Crash Bandicoot eigentlich? Nichts. Er hat sich zur Ruhe gesetzt. He's dead. Nach seinem großartigen Erfolg als Crash Bandicoot Racing Star. Das war gut. Ja. Und dann kommt das Spiel, auf das, was ich mir am meisten freue, Zumba Fitness World Party. Eine World Party. Mit Zumba und viel Fitness. Überhaupt, ja. Adventure Time. Erkundet das Verlies und fragt nicht warum. Adventure Time ist eine sehr, sehr coole Toon-Zeichentrickserie. Ja, genau. Richtig, richtig gut. Sehr witzig. Ziemlich abgedreht. Ja. Und so von der Meta-Ebene einfach wirklich nicht blöd. So. Aber ich glaube, da gibt es nicht so viele mehr von, oder? Weil ich habe zwischendurch mal wieder reingeguckt, aber ich habe da nichts Neues mehr gesehen an Serien. Also die haben, glaube ich, auch schon 3 Staffeln, oder? Ja, keine Ahnung, ich habe da nicht viel mehr gefunden. Also die ist ziemlich erfolgreich. Also es spielt nach dem Atomkrieg, ne? Und da ist nur noch ein Junge, das ist dieser Finn, glaube ich. Ja, Finn. Der in dieser Welt überlebt hat von den Menschen und alles andere, da er sein bester Freund ist ein sprechender Hund. Die haben auch alle Alter, irgendwie ist er 14 und der Hund ist 29 oder 31 oder so, was ich sehr skurril finde allein schon, dass diese Altersspanne. Und die erleben in halt. Hundejahren oder in Menschenjahren? Das wird nicht gesagt. Ha. Also nein, dieses Atomkrieg-Ding, das wird vermutet. Jetzt erinnere ich mich. Das weiß ich sogar nicht. Aber es wird nämlich von Great Mushroom War gesprochen. Und dieser Mushroom War kann natürlich... Und nachdem ist halt alles zerfallen irgendwie. Also es wird... Ich meine, das würde vielleicht erklären, warum der Hund so komische Sachen machen kann. Ja, und die sind nicht alle sehr psychedelisch. Ja, über Spiel weiß ich nichts. Aber könnte interessant sein. Baldur's Gate 2... Aha. Mobile-Version, oder? Ja. Überspringen wir. Deadfall Adventures. Tja, weiß ich jetzt gerade auch nichts zu sagen. Lego Marvel Super Heroes. Ja, die Lego-Spiele sind genial. Werden immer besser von Teil zu Teil. Ja. Du guckst mich skeptisch an, aber das ist so. Seit Lego, wie hieß das? Dieses Open-World-Spiel, Undercover, Underworld. Under City. Halt das, der Lego GTA, wenn man so möchte. Ja. Ist doch für die Wii U rausgekommen, ne? Nur. Das gab's doch gar nicht für die PS. Ich kann trotzdem drüber reden. Achso, ich dachte, du hättest es gespielt. Nein, ich hab's nicht gespielt, ich habe mich nur drüber informiert. Und das sah natürlich schon sehr interessant aus. Ich fand natürlich auch früher die ganzen Franchise-Titel zu Herr der Ringe, Star Wars schön, aber die entwickeln sich jetzt ein wenig eigenständiger und auch origineller, als es früher der Fall war. Und das tut dem Ganzen... der ganzen Serie gut und diese Lego-Spiele, die am Anfang vielleicht ein bisschen verlacht worden sind, haben inzwischen doch durchaus einen festen Platz. Also wir, das heißt meine Freundin und ich, haben das Herr der Ringe-Spiel zusammengespielt und das funktioniert richtig gut. Ja. Das macht wirklich viel Spaß. Also ich kenne es noch damals, ich glaube das war eins der ersten, dieses Kartspiel. Ich weiß gar nicht mal, wie das heißt. Ich weiß nur, dass das war so ähnlich wie Super Mario Kart. So ein Lego Racer? Bestimmt gab es einen Lego Racer. Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber das kann man. Ich glaube, dieses Adventure habe ich nochmal gespielt. Irgendwann dieses. Was mit Indiana Jones, weiß ich gar nicht, was damit zu tun hat. Ja. Aber so finde ich die ganz interessant gemacht, die Spiele auf jeden Fall. Nur bei den neueren Lego Games kommt tatsächlich so eine Open World Komponente noch hinzu, die gerade auch schwer angesagt ist. Schwer angesagt ist, die mir aber sehr entgegenkommt, weil ich mag das einfach. Ja. Aber das ist ja Geschmackssache. X-Rebirth. Tja. Jetzt kommt's. X-Come, Enemy Within. Ja, ich glaube, das ist auch nur ein Add-on. Add-on und Update zum ja. neulich erschienenen XCOM-Titel. Finde ich ziemlich cool, aber würde ich mir vermutlich nicht holen. Warum? Tja, weiß ich nicht. Aber irgendwie reißt mich das leider nicht so. Aber ich kann auch verstehen, ähnlich wie bei Batman, dass Leute das auch mögen. Ja. Herr der Ringe Online, Helms Klamm. Tja, bestimmt gut. Kick-Ass 2 für den PC. Das ist wieder so eine Filmversoftung. Ja, oder eine Comic-Versoftung. Ja, gut. Ja. Wobei ich anmerken möchte, für alle, die es interessiert, das Spiel von Scott Pilgrim vs. The World ist eine sehr großartige Film- und Comic-Versoftung. Wer daran Interesse hat, kann ich nur raten, kaufen. Das sieht auch mal wirklich interessant aus. Super Spiel in schicker 16-Bit-Retro-Optik mit durchgeknalltem Gameplay. Ist ein Prügelspiel à la Streets of Rage. Macht Spaß. Kaufen. Skylanders Swap Force. Würde mich ja mal interessieren. Naja. Aber ich habe nichts dazu zu sagen. Gut. EVE Online. Rubicon. Ja, ist auch... Habe ich auch nie gespielt. Maximilian hat das gespielt. Ja. Weißt du noch, was er darüber gesagt hat? Ich habe keine Ahnung. Er war großartig begeistert davon, aber ich habe es nie... Ich meine, das muss auch schon uralt sein, ne? Also die EVE. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß keine Ahnung, wie lange er schon hier ist. Kenne ich den? Ist aber mit Sicherheit... keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, es ist schön zu sehen, dass so eine Reihe noch gepflegt wird durch regelmäßige Erweiterungen. Ja. NBA Live. Kann Spaß machen, ich habe... Es gibt doch weniger schöne. Was? Kann ja Spaß machen? Oder? Nein, schon gut, schon gut, schon gut. Das ist genau wie Batman. Ja. Oder auch wie Madden NFL. Ja, ich glaube, wir vergrauen hier die Hälfte der Zuhörer, weil wir alles scheiße finden oder uns nicht interessiert. Aber wir kriegen ja noch kein Geld dafür. Gebt uns Geld, dann. Er hält sich der Geschmack. Need for Speed Rivals. Haben wir nochmal Assassin's Creed 4, Black Flag und zu guter Letzt, ja, Barbie's Dreamhouse. Das ist doch mal was. Party. Um nochmal die Worte von Texas Pat aufzugreifen, schön, dass solche alten Titel noch gepflegt werden. Das hat eigentlich jeder gesagt. Ja, dann sind wir durch. Ich wollte mal Texas Pat sagen. Ja. Dann sind wir durch. Und wir machen weiter. Ja, der Indie-Flash hat heute ein Spiel in den Fokus gestellt, und zwar ist das State of Decay, das Open-World-Sandbox-Zombie-Survival-Game von den Undead Labs Studios. Das erste große Projekt von den Entwicklern ist meiner Meinung nach ein hervorragendes Spiel geworden. Ihr spielt da erstmal eine Person gegen den Rest der Zombie-Welt. Markus Kempel heißt er, man erfährt nicht viel über ihn. Ihr werdet direkt ins Spiel reingeworfen, habt eine Auseinandersetzung mit Zombies, schleppt euch zur nächsten Kirche, dort trefft ihr auf Überlebenden und das ist dann eure Basis. Und von da aus müsst ihr immer zusehen, dass ihr Ressourcen beschafft, um die Basis und die Leute, die dort sind, am Überleben zu halten. Ressourcen heißt zum einen Nahrung, Munition, Medizin und Ressourcen im Sinne von Material, Baumaterial. Ihr könnt die Basis ausbauen, ihr könnt eine Krankenstation bauen, ihr könnt einen Garten anlegen irgendwann, ihr könnt ja eine Tischlerei oder Handwerksschmiede da machen, da könnt ihr euch Waffen reparieren lassen und so weiter und so fort. Pfiffig an dem Spiel ist einfach, dass ihr nicht nur eine Person spielt, sondern mehrere. Prinzipiell jeder Überlebende, den ihr findet, der sich euch anschließt und zu dem ihr ein Vertrauen aufbaut, den könnt ihr spielen. ihr könnt mit den einzelnen Figuren die Skills verbessern. Das ist dann so wie in Skyrim. Also das, was ich tue, verbessert sich. Das finde ich ist ein ganz netter Anreiz, halt jede Figur auch mal so ein bisschen aktiv werden zu lassen in unterschiedlicher Art und Weise. Dann ist es so, dass unterschiedliche Figuren natürlich anders gelagerte Fähigkeiten haben. So brauche ich zum Beispiel einen Tischler oder Mechaniker, um Autos zu reparieren. Den kann ich dann da einsetzen. Den muss ich dann aber auch erst finden. Der große Reiz des Spiels ist die Welt, was wirklich Spaß macht, zu gucken, wo kann ich hingehen und wie schleiche ich mich an den Zombies vorbei, um dort zu plündern, weil das ist so das Hauptziel des Spiels. Ich muss die Welt quasi plündern. Ich muss die Ressourcen abbauen und da muss ich halt immer abwägen, wie weit gehe ich. Traue ich mich, in das nächste Haus reinzugehen? Gehe ich das Wagnis ein, zum Friedhof zu gehen, obwohl da jetzt so eine Horde Zombies postiert? Das Ganze spannender macht das sogar noch, dass es eine Art Permadeath gibt. Also das heißt wirklich, wenn eine Figur tot ist, dann war es das für die Figur. Und das ist natürlich echt ärgerlich, wenn man sich dann verbessert hat im Laufe des Spiels und verliert die dann. Das ist dann eine kleine Tragödie. Das habe ich bis jetzt einmal erlebt und ich war geschockt. Meine anderen überlebenden Freunde nicht so wirklich. Also da hat keiner so ein Wort drüber verloren, was ich bedauerlich fand. Also da würde ich mir noch mehr wünschen, wenn die Leute das vielleicht so ein bisschen weiter patchen. Also das Spiel ist jetzt final, also das heißt wirklich so komplett, aber es wurde auch gesagt, ja, der ein oder andere Patch, der kommt noch. Ich finde es unheimlich atmosphärisch, obgleich das Spiel nicht schön ist. Ich habe es euch beiden ja vorhin mal kurz gezeigt und ja, du sagtest, es sieht nicht gut aus. Also zum einen möchte ich sagen, Zombies im Videospielen ist mal wieder eine sehr, sehr originelle Idee. Ja. Gut, das ist aber auch ein anderes Thema. Aber tatsächlich möchte ich dir zustimmen, atmosphärisch wirkte das sehr, sehr dicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sich da wirklich drin verlieren kann ein wenig. Hat mich nur ein wenig erinnert, und das soll jetzt nicht negativ sein, aber ein wenig an The Last of Us, von dem Feeling her, von dieser wirklich aufgelösten Welt, Endzeit, Plündern von Häusern, auch alles halt Echtzeit, kein Pausenmenü, was das Spiel stoppt oder ähnliches, sondern alles läuft einfach zeitlich weiter. Wie du schon sagtest, grafisch ist es kein Hit. Ich durfte auch einfach lustige Glitches erleben in den paar Minuten, die ich gespielt habe. Das sorgt dann natürlich für Erheiterung, nicht unbedingt für Stimmung, Atmosphäre, aber an und für sich sicherlich ein guter Eintrag für das sehr populäre Genre der Zombie-Survival-Zeit. Ja, man kann es mögen oder eben nicht. Ich habe einige Spiele gespielt, die Zombies so als Prämisse hatten, und ich muss sagen, das ist somit echt das Beste. Also ich habe diesen Indie-Hit Project Zomboid angetestet, vielleicht hat der eine oder andere das von euch mal gehört, nein? So ein isometrisches Zombie-Survival-Spiel. Die Idee ist klasse, man kann da eigentlich genau das gleiche machen wie in dem Spiel, aber ich muss sagen, dass mir dann diese Third Person, diese offene Welt noch besser gefällt. Und ich bin mal gespannt, ob die Macher da noch ein bisschen was dran feilen. Ich habe gehört, dass es vielleicht einen Online-Ableger geben kann und soll, aber da bin ich wirklich gespannt, wie das ist mit anderen Leuten. Also ich habe ja auch The Day That und wie heißt das jetzt, Infestations, vorher War That gespielt, diese Online-Zombie-Geschichten, die fand ich nicht gut. Also da kann ich auch nochmal aufs Kampfsystem zum Vergleich zu sprechen kommen. Es ist zwar sehr an einer Simulation angelehnt, wie du ja also gerade sagtest, es ist alles in Echtzeit, ich muss da plündern und so weiter, aber das Kampfsystem fühlt sich schon actionlastig an. Auch wenn ich eine Ausdaueranzeige habe, die irgendwann wegbricht, habe ich so das Gefühl, ich kann da ordentlich zulangen. Ich kann auch so eine Art finnischen Moves machen und sowas. Das mag ich, weil ich ja doch eher der brachiale Action-Typ, wie ich beim letzten Mal schon erwähnt habe, bin. Und es macht mir aber auch da Spaß, ein bisschen mich ranzuschleichen und so ein bisschen zu taktieren. Also ein absoluter Daumen hoch von meiner Seite aus und für alle Leute, die damit mit der Thematik nur ein bisschen was anfangen können, die können da mal reinschauen. Ist auch die Vollversion ist jetzt auch nicht so teuer, irgendwie 20 Euro für ein neu erschienenes Spiel, finde ich, das geht okay. Ja, das war mein Indie-Spiel des Monats. Ja, ich hätte auch sehr gerne noch meinen Beitrag geleistet zu dieser Rubrik in diesem Podcast. Jedoch konnte ich mich aus diversen Gründen noch nicht dazu bringen oder habe es noch nicht geschafft, mir mein Spiel dann auch wirklich zuzulegen und beziehungsweise ausführlich zu testen. Das möchte ich aber noch nachholen, nur als kleiner Vorgeschmack, sage ich mal. Ein Spiel, in dem es sich stark um Musik dreht, und zwar um die Musik, die man selber gerne hört. Aber dazu dann beim nächsten Podcast in aller Ausführlichkeit mehr von mir. Ja, und noch ein kleiner Tipp am Rande. Ich habe ja schon in den News das neue Humble Bundle erwähnt. Ein Bundle, was sich nur auf Indie-Spiele spezialisiert hat, ist die Indie-Gala. Die werde ich auch in den Shownotes verlinken. Das Prinzip ist dasselbe wie beim Humble Bundle. Dort ist derzeit Deponia, glaube ich, dabei und diese ganzen Didelic Adventures wie Whispered World und das Schwarze Auge Spiel von denen. Also da könnt ihr auch mal reingucken und ja, Freunde der Indie-Spiele, das ist was für euch. Und dann kommen wir auch schon zu unserem Hauptthema im Talk to me, oh talk to me, talk to me, oh talk. Was gibt es anderes zu besprechen in dieser Zeit als den bevorstehenden Release der Xbox One und der PlayStation 4? Eine neue Konsolengeneration steht im Haus und ich bin seit langer Zeit mal wieder am Überlegen, ob ich mir nicht tatsächlich mal eine Konsole holen soll, weil ich gesehen habe, dass ich viele Exklusivtitel verpasst habe. Wie beispielsweise ja, Heavy Rain, Beyond, The Last of Us. Ich gebe es ja zu, ich hätte es wirklich gern gespielt. God of War. Also. Ja, auch gut. Und fangen wir mal damit an, welche Konsole sich wer holt und wenn für welche er sich entscheidet. Wenn du das so fragst und mich anschaust, was die Leute jetzt nicht sehen können, glaube ich, dass du möchtest, dass ich mich hier zu Wort melde. Du könntest recht haben. Ja, und dann tue ich dir mal den Gefallen. Also, wer mich kennt, der weiß, dass ich konsolentreu bin, wenn man das so möchte. Ich bin keiner, der sich, wie es viele heutzutage tun, vielleicht beide Konsolen kauft oder hin und her wechselt. Ich habe mir jetzt in meiner früheren Zeit immer nur Nintendo-Konsolen geholt. Ich habe bis heute keine Sega-Konsole zu Hause gehabt. Boo. Ja. Auch nicht gespielt. Ich hatte, glaube ich, noch nie ein Master System oder einen Mega Drive Controller in der Hand. Was ich ein wenig bedauerlich finde, da man ja auch heutzutage weiß, dass auf den Konsolen auch einige schöne Titel draußen gekommen sind. Das ist jetzt grammatisch nicht richtig, aber der Inhalt, die Quintessenz ist klar. Worauf ich hinaus möchte, ist, nachdem dann Nintendo mehr oder weniger abgedriftet ist in die Bedeutungslosigkeit für mich, als ich dann zur PlayStation gewechselt bin, bin ich auch dabei geblieben. Und demnach hole ich mir logischerweise dann auch die PlayStation 4. Ist es so was Tradiertes, dass du sagst, so ich bin jetzt konsolentreu, weil ich habe jetzt schon immer PlayStation gehabt oder schon immer Nintendo gehabt, dass du sagst? Oder was ist die Überlegung dahinter? Also ich meine, wenn man sich die technischen Daten anguckt, sind die Konsolen erstmal gleich. Also wir reden jetzt hier von der Xbox One und der PlayStation 4. Und diese ganzen negativen Dinge, die bei der E3 der Xbox angekreidet wurden, zu Recht, und wo ich mich auch sehr drüber pikiert habe, wie jetzt diese ganze Online-Pflichtsache, das alles weg, ne? Also man ist dann schon sehr gleich. Hast du dich überhaupt mit der Xbox One auseinandergesetzt? Zum Teil. Aber es ist ein ganz klar Erfahrungs- und auch vielleicht noch wichtiger Sympathiewerte. Okay. Die Xbox ist mir als Konsole einfach irgendwie unsympathisch. Das hat nichts mit Microsoft an sich zu tun. Ich meine, ich mag Windows und auch sonst bin ich ganz zufrieden eigentlich mit den Angeboten, die Microsoft zur Verfügung stellt, auch den Spielen, Age of Empires. Aber eine Xbox an sich würde ich mir trotzdem nicht holen, weil ich weiß nicht. Für mich ist der Konsolenmarkt japanisch. Und ich weiß nicht warum, aber demnach ist für mich dann auch einfach Sony die logische Konsole. Und natürlich auch darum, weil die PlayStation 1 seinerzeit halt revolutionär für mich war. Die PlayStation 2, die bis heute die mit Abstand meistverkaufte Konsole aller Zeiten, an mir ein bisschen vorübergegangen ist, aber die PlayStation 3 mich wieder richtig zurückgeholt hat zum Konsolenspiel. Und demnach bin ich einfach dabei. Es gibt für mich keinen Grund, eine Xbox 360 oder One heißt sie ja jetzt, zu holen, weil zum einen meine Kollegen haben alle keine Xbox 360, was das Online-Spiel dann natürlich beeinflussen würde. Und die Exklusivtitel für die PS-Konsolen haben mich bisher auch immer gefesselt. Und ich möchte gerne wissen, wie es bei God of War oder Uncharted oder auch hoffentlich bei The Last of Us weitergeht. Wobei die Exklusivtitel für die Xbox sicherlich auch gut sind, aber nun ja, die kenne ich nicht und ich möchte mir den Luxus auch nicht gönnen, beide Konsolen zu haben. Ja gut, das kennen, glaube ich, nur die wenigsten von uns. Wie ist es bei dir, Texas Pat? Boah, ob ich mir auch nur eine davon leisten will, das weiß ich nicht, aber wenn, dann wird es wahrscheinlich die PlayStation sein. Allein schon durch die ja, zuvor erwähnten Titel wie Heavy Rain, Last of Us, Beyond Two Souls etc. Wird es auf jeden Fall in die Richtung gehen. In der Hoffnung natürlich, dass es mit solchen Titeln weitergeht, weil das ist das, was mich dann auch mal interessieren würde, auch mal selber zu spielen. Jetzt hatte ich nicht die Möglichkeit dazu, irgendwie auch nur irgendwas davon zu spielen. Aber ich fand es, dass ja, ich meine, anders zu erleben, jetzt nicht selbst zu spielen, anzugucken, war für mich auch sehr interessant. Obwohl mit Sicherheit da ein bisschen was an ich sag mal, Erlebnis fehlt, wenn du es nicht selber spielst, weil du nicht ganz so drin steckst, wenn du es einfach nur anguckst. Deswegen wird es auf jeden Fall dann, wenn, dann die PlayStation sein. PlayStation. Ja, da schließe ich mich an. Also, ich denke, mittlerweile ist wirklich ein ganz großes Argument auf das, was du bringst, dass sich die meisten Leute, die ich kenne, für die PlayStation entscheiden, weil man einfach diese Community dann auch hat. Und es ist günstiger, neue Spiele zu kommen. Wenn man ja, ausleihen kann. Solange man das noch kann und da kein Riegel vorgeschoben wird, was den. Ja, das glaube ich, ja. Das wird nicht so sein. Ist immer noch ein Thema. Und, ist immer noch ein Thema? Ja, ja. Dass man Spiele registriert wird, die Konsole und anschließend nicht mehr weiter verkaufen kann, sondern die Spiele dann registriert sind für den Benutzer und auf anderen Konsolen nicht gespielt werden dürfen und können. Ja, aber für die PlayStation war das doch eigentlich von Anfang an. Klar, das ist doch sogar in diesem Werbefilmchen gezeigt worden. Also von wegen, wie ist das mit... Jetzt ist es klar, ja, das stimmt. Aber es war lange im Gespräch. Ach so, es war... Ja, genau. Ja, ja, für mich ist überhaupt die Frage, wie ist das? Ich bin ja kein... Ich muss dazu sagen, ich habe die letzte Konsole, die ich hatte, war eine Sega Dreamcast. Davor hatte ich viele Jahre eine PlayStation 1. Da war ich auch wirklich überzeugt von. Das war so die Revolution im Gaming. Und dann habe ich auch viele Jahre auf dem PC gespielt. Du hast ja eine PlayStation 3. Wie ist das mit dem PSN Store, wenn ich mir jetzt ein Spiel kaufen möchte, beispielsweise? Ich denke, das wird ja übernommen ungefähr. Wie läuft das da ab? Ist das recht unproblematisch oder wie ist das Angebot beim jetzigen? Das ist besser geworden. Ja. Ich glaube, dass ich sagen kann, dass der Xbox Store dann noch ein bisschen besser ist als der PlayStation Store. Einfach weil Microsoft früher angefangen hat, alte Titel rauszubringen und sich mehr um den Indie-Markt bemüht hat. Es ist unverzeihlich, dass man niemals auf der PlayStation spielen wird. Dadurch hat Microsoft halt einen gewissen Vorteil, aber da arbeitet Sony jetzt stark dran. Zum einen, zum anderen natürlich wird jetzt auch werden vermehrt alte PlayStation 1 Titel angeboten. Leider auch wieder regionsunterschiedlich. Spiele wie Suikoden, großartiges Spiel, Resident Evil, indizierungsbedingt kriegt man halt nur im amerikanischen Markt, nicht im europäischen oder deutschen Store. Aber ich könnte mir das Spiel kaufen, also aus Amerika und könnte es dann spielen? Nein, umständlich. Du müsstest dir einen Account machen und mit amerikanischen Daten anmelden, okay. Du bräuchtest eine Kreditkarte. Ich habe es gemacht und es hat sich auch gelohnt, weil ich mir halt gewisse Spiele holen konnte, wie Parasite Eve 1, was in Deutschland dann niemals rauskam, ein großartiges Spiel. Kann man machen, ist umständlich. Vielleicht ist es beim zukünftigen PSN etwas einfacher, wobei ich das nicht glaube. Ich denke mal, der wird sich nicht verändern, aber prinzipiell ist es aber einfach. Du hast deine Spiele, du hast deine Demos, du hast aber auch deine Filme, die du sehr schnell und sehr einfach runterladen kannst. Und das ist eine Sache, die ich in letzter Zeit öfter wahrnehme. Also ich war eigentlich immer kein Freund der digitalen Kopie. Ich mag es lieber handfest. Einfach fürs Regal. Mhm. Aber es ist halt wirklich einfach. Spiele wie schon angesprochen, The Walking Dead, geradezu ideal für solche Medien, weil man spielt dieses Spiel in Episoden, Charakter, lädt sich's runter, dauert nicht lange. Optimal. Und um mich nochmal kurz zu fassen, das PlayStation Store ist im Aufschwung, ganz klar. Und das Angebot interessant, gerade wenn man das noch gar nicht bisher wahrgenommen hat. Also ja, was du ja schon sagtest mit den Indie-Spielen, das ist natürlich eine klasse Sache, dass sie sich da weiter ausbauen und da bin ich auch recht optimistisch, dass da auch alles ankommt, was ich dann auf dem Indie-Markt spielen werde. Wobei ich, also da muss man ja klar sagen, im Vergleich zu PC sind Spiele wirklich teuer. Ne? Also wenn ich mir ein Konsolenspiel für 60 Euro hole, das bekomme ich in einem Jahr immer noch für 50 Euro auf der Konsole, aber ich bekomme schon für 20 für den PC. Also ja, da ist ein riesen Preisgefälle drin. Ne? Anders wären aber auch solche Sachen wie Humble Bundle zum Beispiel gar nicht möglich. Ja. Aber es ist ja so, die Release-Titel für die PlayStation 4 pendeln sich ein bei 80 bis 90 Euro. Mhm. Wenn man sich das überlegt, das waren damals so die Preise für Spiele für das Neo Geo, wo man ja, als man jung war, sich dachte, wer kann sich das denn leisten? Ja. Ne, da hat ein Spiel ja auch 300 Mark gekostet, sag ich jetzt mal. Und die Titel für die PlayStation 4 mit 90 Euro bewegen sich auch schon quasi in absurd hohen Sphären. Das pendelt sich ein, am Anfang ist es immer teuer, natürlich, aber ich finde, das ist schon eine Sache, wo man sich gerade auch am Anfang Gedanken machen sollte, weil da kommen wir gleich noch zu, die Launch-Titel. Hm. Was hat man da im Angebot und wofür ist man wirklich bereit, diesen Betrag auch auszugeben? Ja, da, wie du sagst, da kommen wir noch zu. Auf der anderen Seite kann ich jetzt schon mal sagen, dass es wirklich der Punkt auch ist, wo ich überlege, lohnt sich das für mich oder lohnt es sich nicht? Ne? Warum soll ich mir die Konsole holen? Dann kommen wir doch gleich mal direkt dazu. Wir kommen auch gleich dazu. Release ist angesprochen worden. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Release-Liste der PlayStation 4 an, weil uns die Konsole am ehesten interessiert und was sollen wir uns verbiegen und mein Reden. Ne, genau. Also ich, um das Ganze mal vorwegzunehmen, muss ich schon mal sagen, dass mich von den Launch-Titeln mal so fast gar nichts interessiert. Muss ich wirklich sagen. Da bin ich aber ganz bei dir und das ist das, was mich auch ein wenig stört und was ich im letzten Podcast auch schon angesprochen habe, das schwache Line-Up der letzten Konsolen am Release-Day. Ja. Ich möchte mir gerne diese Konsole zulegen, auch schon Ende des Monats, wenn sie rauskommt. Ja. Nur wenn ich auf die Liste der Spiele gucke und vor allem auch auf das Spiel, was beim Bundle, beim offiziellen dabei sein wird für die PlayStation 4, also Killzone, bin ich nicht geneigt, mir das zu holen. Die PlayStation 4 liegt bei 400 Euro, nur die Konsole, was ich schon mal an für sich einen ganz fairen Preis finde. Die PlayStation 4 mit Killzone plus Controller liegt bei 500 Euro, was meiner Ansicht nach aber auch ein sehr fairer Preis ist. Du hast ein Spiel und ein Controller. Die Controller kosten ja, die kosten auch 60 ja, gut, Euro. Ja, klar, wir müssen einmal mal kurz. Du kaufst dir die PlayStation ohne Controller? Mit dem zweiten Controller. Mit dem zweiten, also immer nur einen dabei. Ja. Wir müssen mal kurz die Summe von eben nochmal relativieren. Du sagtest ja, 90 Euro für ein Spiel ist 70. Ja, ich habe jetzt keinen großen Unterschied, aber naja, ja doch schon. 20 das macht Euro macht einen großen Unterschied, aber es ist immer noch sehr viel. Es ist immer noch viel Geld. Ja, das so relativiert meine Neo-Geo-Geschichte ein wenig, aber nichtsdestotrotz. Auf der anderen Seite kosten aktuelle PlayStation 3 Titel auch 70 Euro, wenn man sie sich im Laden kauft. Die großen zumindest in kleinen Läden. Aber naja. Ja. Wie dem auch sei, ich, um auf das Bundle zurückzukommen, finde ich 500 Euro angemessen für den zweiten Controller plus Spiel. Nur es ist Killzone und wie ich schon mehrfach erwähnte, bin ich kein Konsolen-3D Third-Person-Shooter-Spiele-Fan und demnach auch hin und her gerissen. Den zweiten Controller kann man immer gebrauchen, aber das Spiel kann ich nicht gebrauchen und leider ist das aber auch das Highlight und das das Hauptspiel quasi des Launch-Tages, offiziell zumindest für Sony, und das ist ein bisschen wenig, meines Erachtens nach. Und da muss man dazu sagen, das, was ich gesehen habe von den Spielen, hat mich jetzt auch überhaupt nicht umgehauen. Also gut, der Inhalt ist eine Sache, aber auch grafisch gesehen fand ich es okay. Also wenn ich jetzt sage, höre Next-Gen-Konsole, dann erwarte ich Bilder nämlich umhauen irgendwie. Aber das, was ich gesehen habe, ja, das habe ich auf meinem PC schon gesehen. Wenn man einen guten PC hat, so, dann ist die Grafik, klar, wir stehen noch ganz am Anfang und das verstehe ich auch alles. Und The Witcher 3 zum Beispiel, was jetzt nächstes Jahr irgendwann erscheint, das sah auch gut aus. Aber da, also da haut es mich jetzt auch noch nicht so um. Und ich hätte mir echt so ein, vielleicht so ein Watch Dogs gewünscht, was so ein bisschen Größe auch mal zeigt. Überhaupt mal eine Open World, gut, GTA 5 hat gezeigt, dass man auch eine Open World auf einer Konsole gut darstellen kann. Aber das hat, glaube ich, aber auch schon GTA 3 gezeigt. Aber ja, aber auch in der Grafik, die wirklich gut ist so. Und ich finde, dass da die Konsole schon Abstriche machen muss. Zum einen das, zum anderen, was die Titel angeht, Spiele, die interessant sein könnten, wie zum Beispiel Assassin's Creed oder FIFA Soccer oder auch Injustice, sind Titel, die schon auf der PlayStation 3 erschienen sind und demnach eigentlich auch nur ein wenig aufgehübschte Versionen der Titel. Also keine, da sind sicherlich auch keine Quantensprünge zu erwarten oder Augenöffner, und das ist auch schade. Und zum Teil habe ich diese Titel dann auch schon auf der PlayStation 3. Also auch kein großer Anreiz. Was dann aber auch eine Sache ist, es gibt viele, viele Indie-Titel, die veröffentlicht werden, über die ich noch nicht viel sagen kann. Wo Sony ja jetzt gerade auch schon, wie angemerkt, ein bisschen mehr den Fuß in die Tür bekommen möchte. Schön, aber nicht absehbar, wie diese Titel einschlagen. Deswegen, es fehlt der große Name, das Zugpferd, was auch breitere Spielermassen anspricht. Damit meine ich jetzt kein Wii Fit oder sowas in der Art, sondern schon ein tiefer gehendes Spiel, aber halt ein bisschen abseits der Shooter-Region, und da ist die Aufstellung ein wenig schwach. Aber auch da, wenn ich mir das Xbox, die Xbox-Spiele, die jetzt so rauskommen, anschaue, da sehe ich aber auch keinen großen, da würde ich auch, sehe ich auch kein Spiel, was mich interessieren würde. Das muss man nochmal sagen. Also das so oder so ist nicht wirklich was dabei am Anfang. Ist das denn auch so größtenteils, also dass dann shooterlastiger ist, was an Was meinst du jetzt? Ja, ist das dann auch so ähnlich wie das jetzt Killzone bei PlayStation? Ja, also die haben Titanfall, das weiß ich. Das ist so ein Multiplayer-Shooter mit Mechs. Ne? Das schön, sagen, dass es noch Mech-Spiele gibt. Ja, sieht auch nett. Das sieht wirklich gut aus. Die haben eins, das mich interessiert, zumindest ein bisschen interessiert, ist The Division. Das ist so ein Tom Clancy-Spiel. Okay. Das sah wirklich gut aus. Ne? Das sah wirklich gut aus. Aber ist, glaube ich, auch nichts, was mich wirklich begeistert. Ja. Ne? Also da habe ich nur gedacht, wow, das ist coole Grafik. So. Ja. Ein Titel, der mich wirklich interessiert für die Xbox, da habe ich mir neulich noch einen Trailer zu angesehen, ist Rise mit Y. Das ist, Son of Rome. Es wirkt prinzipiell wie ein God of War-Klon, aber die Kämpfe und die Kampfmechanik an sich sah spektakulär aus. Es ist von den Entwicklern von Crysis, dementsprechend optisch natürlich wirklich ein Augenöffner. Ja. Sieht stark aus, ist grausam brutal und gerade auch dann in dieser inzwischen fortgeschrittenen Grafik. Ja. Aber da in der deutschen Version ist es vollkommen geschnitten, es gibt kein Blut. Die Körperteile fallen wohl, aber unblutig. Die Spielmechanik soll wohl sehr langsam sein, so dass wenig Dynamik erzeugt wird. Also die wollen wohl so wuchtige Schläge erzeugen, dadurch, dass es ein bisschen langsamer ist, aber das soll laut der Presse, die ich so verfolgt habe, nicht wirklich sich gut anfühlen und ziemlich 0815 Spielmechanik haben. Aber ich gebe dir recht, das sah cool aus, so vor allen Dingen in diesen Truppen, wo du da agierst. Ne? Du bist ja immer einer von so einer Formation quasi. Römerbande, Phalanx, wie wir durch 300 gelernt haben. Ja, weil zum anderen noch, jetzt habe ich mir gerade doch mal die Zeit genommen und spontan die Launch-Titelliste für die Xbox geöffnet. Ja, das ist gut. Zwei Exklusivtitel, die mich dann doch ein wenig neidisch draufschauen lassen, und zwar Dead Rising 3. In Deutschland niemals erhältlich. Es gibt aber auch andere deutschsprachige Länder in Europa, die das dann doch ermöglichen würden. So. Ja, zum Beispiel. Dead Rising, ein Titel, bei dem ich öfter schon neidisch auf die Xbox geblickt habe, weil das von der Thematik her, auch wenn ich gerade schon sagte, Zombie-Thematik ist ausgelutscht, aber das ist wiederum was anderes. Du magst also Zombie-Splatter mit ganz viel Zeitdruck. Ich mag das so, wie es mir gefällt. Ich bin selbst mein eigener Maßstab. Heu. Aber wie dem auch sei, das ist ein Titel, der mich interessiert, der sicherlich auch interessant sein könnte. Und zum anderen, Und das ist auch ein wenig traurig in einer Art. Rare, das Unternehmen, seinerseits bekannt für großartige Titel damals für Nintendo, wie Donkey Kong oder GoldenEye oder halt auch Killer Instinct. Und das neue Killer Instinct, die Lizenz ist ja dann entsprechend auch zu Microsoft gegangen. Ein Exklusivtitel jetzt für die Xbox. Und da ist man, kann man gespannt sein zumindest. Weil Killer Instinct wäre das einzige Spiel, wo ich sagen würde, dafür würde ich mir Xbox kaufen. Also nicht so, wie es jetzt, erschienen ist, mit diesem, ich kaufe mir meine Figuren zusammen, was ich ja einen Witz finde irgendwie, so wie es zumindest gesagt wurde. Aber ich fand die Reihe, einfach cool, so vom Super Nintendo her gesehen. Großartiges Kampfspiel. Ja, das ist eigentlich traurig. Ja, die Xbox jetzt mal ganz neutral und spontan betrachtet hat dann vielleicht für den Day One doch ein oder zwei Titel mehr, die mich interessieren würden, was mich trotzdem nicht davon abhält, mir die PlayStation 4 zu holen. Aber es gibt ja auch noch einen Tag nach dem Release Day. Eben. Was erwartet uns da? Meiner Erinnerung nach, klar, Watch Dogs kommt nächstes Jahr, da freue ich mich wirklich drauf. Also da bin ich so gespannt, wie es wird. Hat einer von euch da schon ein bisschen was von gesehen? Nee. Ah? Nur Trailer und die sahen schon spektakulär aus. Es ist so eine Art, ist so eine Zukunfts Blade Runner Welt, so ein bisschen, ein bisschen Cyberpunk, Überwachungsstaat, Open World, also so ein Assassin's Creed in so einer urbanen Großstadt. Und man kann irgendwie sich in alle technischen Geräte hacken. Also mich hat die Optik, ich muss da echt von der Oberfläche reden. Ich fand, wie es aussah, wie es präsentiert wird, ist richtig cool. So, und das sah auch mal nach was Neuerem aus. Ja, und ansonsten The Witcher 3. Ich glaube, das wird das Ding, wo ich sagen werde, da werde ich mir dann eine PlayStation 4 für holen. Ja, wobei Witcher natürlich mein Titel ist, der erstmal auf unbestimmte Zeit erscheinen wird. Zumal das auf unbestimmte Zeit? Es gibt noch kein Release Date, soweit ich weiß. Da gehe ich von aus, dass das nächstes Jahr erscheint. Nur der Developer bastelt ja gerade noch an einem für mich wesentlich interessanteren Titel. Der da ist? Steampunk. Ach, Steampunk, das Spiel, ja. Und da bin ich mal sehr gespannt, weil der Trailer, man darf nach dem Trailer natürlich nie was schließen, aber ja. Nichtsdestotrotz, was man gesehen hat, lässt einen auf ein wirklich spektakuläres Spiel hoffen in einer Atmosphäre, in einer Welt, die mich anspricht. Blade Runner hat jetzt nur mal als grobes Beispiel rangehalten. Ich bin gespannt. Ist da mal so zwischengegrätscht. Ist das denn ein Open-World-Spiel? Also ich habe nur den Titel gelesen und wusste, das Spiel würde mich interessieren, aber ich habe mich noch nicht mit dem Material auseinandergesetzt. Tatsächlich weiß ich auch noch nicht wirklich mehr darüber. Weiß man denn überhaupt schon was darüber? Irgendwer wird etwas wissen, nur er sitzt nicht hier am Tisch. Also gut, du hast auch nichts gelesen. Nein. Ja, also aber nochmal ganz kurz auf The Witcher 3. Also das wird wirklich ein riesiges Spiel werden. Das, was man hört, ist ziemlich, ziemlich genial. Absurd genial. Also ich habe auch Dinge gehört und ich muss jetzt meiner Schande gestehen, ich habe bisher noch kein Witcher gespielt, was zum Teil aber auch daran liegt, dass ich kein PC-Spieler bin. Witcher gibt es das nicht auch? Das ist doch gar nicht nur PC, oder? Ist das nur PC? Ich dachte, ich hätte letztens also Witcher Xbox 2 könnte sein, dass das auch ein Xbox-Spiel ist. Meine ich jetzt so bei Xbox. Sah interessant aus, aber super Grafik. Klar. Und auch eine klasse Geschichte und sehr düstere Fantasy-Welt für Erwachsene. Also richtig gut. Nur bei The Witcher 3, das wird halt Open-World-Ding, das wird und dann größer als Skyrim. PC beschränkt? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es für PC erscheint, aber in erster Linie wird es dann auch für die Konsolen erscheinen. Ja, ob es jetzt exklusiv ist? Ich verstehe mal nicht diese Beschränkung für sowohl Konsole, sonst irgendwas. Ich finde das extrem Lizenzgebühren, Geld, wer mehr zahlt. Ja, ich finde es extrem nervig. Das ist jetzt die Sache. Es gibt sowohl für Xbox als auch für PlayStation oder für PC so interessante Spiele. Und da jedes Mal eine neue Konsole oder sonst irgendwas zu kaufen, finde ich irgendwie extrem nicht schön. Ja, da gibt es ja viele schöne Beispiele, wie damals bei GTA 4, als sich Microsoft die Add-ons exklusiv sichern ließ und erst auf der PlayStation nach 3-4 Monaten veröffentlicht werden durfte. Oder viel aktueller, GTA 5, da wird ja auch drüber spekuliert, dass da irgendwelche Leute Geld bezahlen, um die Exklusivrechte länger bei sich zu behalten. Also das finde ich wirklich ätzend und schrecklich. Gibt es ja auch schon bei Kleinigkeiten. Es gibt gewisse FIFA 14 Elemente, die nur auf der Xbox One verfügbar sind und nicht für die PlayStation 4 Benutzer. Das ist gut, so ist das halt im Wettbewerb. Ne? Aber naja. Ja. Aber um nochmal auf die Titel zurückzukommen, die erscheinen werden für die PlayStation 4. Es gibt 3 Titel, die auch exklusiv sein werden. Na, nun ja, mehr oder weniger. Und das sind Sachen, darauf kann man mit Interesse blicken. Das wäre einmal Infamous. Jo, der neue das stimmt, ja. Den habe ich ganz vergessen. Natürlich ein schöner Exklusivtitel damals gewesen für die PlayStation. Hast du ihn gespielt? Ja. Cool. Und fand ich halt interessant. Alleine auch dieser moralische Zwist, vor dem man stand, gut und böse, wie verhält man sich, wie spielt man, nutzt man die dunkle Seite der Macht oder die gute Seite der Macht. Interessant. Ist das so ein bisschen vergleichbar, Entschuldigung, dass ich so zwischengrätsche, mit Saints Row, was du heute so gesehen hast, von der Spielmechanik her? Ja, ein wenig. Wobei ich immer noch ein wenig daran denken musste, an eine Mischung aus Saints Row und Tony Hawk. Okay. Was aber dann eher an der Fortbewegung der Figur liegt. Aber das ist, glaube ich, auch eher rein subjektiv. Nun ja, da bin ich gespannt. Könnte gut sein. Zum anderen, und das da bin ich mal sehr gespannt, ein neuer Teil aus dem Oddworld-Universum. Boah, ist ewig her. Das ist lange her. Der gute alte Abe. Man nennt sowas ja auch cinematische Jump'n'Run-Spiele. Also, ich mach die nicht. Ich habe die Welt geliebt, aber ich kann mit dem Spiel nicht klar. Das war schwierig. Auch schwierig. Ja. Aber es war schön und ich bin nur auf den nächsten Teil gespannt, der den klangvollen Titel tragen wird, New and Tasty. Okay, ja. Wird das wieder so eine 2D-Geschichte, also so ein Side-Scroll-Jump'n'Run-Spiel oder gehen jetzt mal in die dritte Dimension wie bei diesem Wild-West-Ableger von Oddworld? Also irgendwann gab es mal so ein 3D-Oddworld. Weiß man da schon was drüber? Weißt du da was drüber? Da weiß ich nichts drüber. Okay. Da weiß ich nichts drüber. Ich habe mich nur gefreut, dass das überhaupt noch auf den Listen steht. Weil jetzt, wo ich es höre, finde ich es ziemlich cool. Ja, also das wäre eine Sache, das weckt Nostalgie und auch ein bisschen Vergangenheitsfeeling. Ja. Aber da bin ich mal gespannt. Und dann ein dritter Titel, und der ist natürlich nicht exklusiv, aber endlich dann auf der PlayStation dann auch spielbar. Minecraft. Ja. Minecraft auf der PlayStation. Ist natürlich die Frage, wie lässt sich das spielen? Ich denke mal, dass dann das Adventure-Element sich natürlich gut spielen lassen wird, wohingegen das Simulations- und Aufbau-Element ein wenig umständlich sein könnte. Aber allein die Tatsache, dass dieses Spiel erscheint auf der PlayStation 4, finde ich, ist schon mal als sehr, sehr positiv zu bewerten. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Also ich finde, Minecraft gehört auch auf jede Plattform. Ich schaue mir eigentlich lieber auch... Nicht besonders bewundernswert jetzt, weil das gibt es ja auch nur im Handy... Das gab es auch schon auf der Xbox 360. Also ja, ich muss gestehen, aber auf dem Handy ist natürlich noch. Ich habe es letztens auf dem Handy gesehen. Hat es funktioniert? Ich habe es selbst nicht gespielt, aber ich habe überlegt, ob ich es mache. Aber, ja, ich muss gestehen, ich schaue mir eigentlich auch lieber bei YouTube die Aufbauvideos anderer Leute an, als meine eigenen Klötzchenhäuser zu bauen. Aber trotzdem. Ja, die Geste zählt. Die Geste zählt und für einen angemessenen Preis werde ich sicherlich auch dann mal an der Konsole reinstoppern. Gut. Ja, wenn ich mir die Launchliste so angucke, muss ich echt sagen, mein Gott, da ist echt nichts dabei. Call of Duty Ghost. Oh, Battlefield. Battlefield 4. Nein, will ich nicht. Ich würde mir wahrscheinlich, also wenn ich es mir jetzt sofort holen würde, würde ich mir Assassin's Creed 4 holen. Aber ich möchte übrigens nochmal im Namen der ganzen Belegschaft von Cowabunga Play anmerken, wir haben weder etwas gegen Call of Duty, noch gegen Battlefield, noch gegen Batman. Alles für sich so gute Titel mit entsprechendem Publikum. Dem möchte ich mich nochmal als Administrator der Seite und erster Moderator komplett anschließen. Dankeschön. Ja, ich denke, Was soll man noch sagen? Die technischen, technischen Details der Konsole, die interessieren einen ja im Endeffekt doch nicht. Bits und... Aber eine Sache fand ich jetzt wirklich merkwürdig, dass man auf der PlayStation 4 keine MP3s spielen kann, abspielen kann. Hm. Das hat wohl mit diesem, vermute ich mal, mit diesem hauseigenen Music Store auch zu tun, vielleicht. Es gibt einige Music Store sogar auch inzwischen für PlayStation. Man wird ja zugespammt mit Formaten für Musik- und Filmwiedergabe auf der Konsole. Mhm. Ich muss aber auch gestehen, ich hatte ganz am Anfang auf der PlayStation 3 viele, viele Musiktitel auf dem Rechner, weil ich es einfach auf der Konsole, weil ich es schön fand, einfach teilweise auch Spiele damit zu untermalen. Es war dann doch bei einigen Titeln möglich. Ja. Nur das ist dann auch im Laufe der Zeit verloren gegangen. Ich höre keine Musik über die PlayStation, ich brauche auch kein Programm, was mir die runterlädt, die Titel von CDs, also da kann ich drauf verzichten. Also bei der GTA-Reihe habe ich immer meine eigenen MP3s reingelegt. Ich wünschte, das wäre auf der Konsole möglich, dann hätte ich es auch gerne getan. Also ich verstehe es nicht, warum es technisch nicht möglich ist. Aber es ist technisch möglich, warum es die Programmierer nicht durchführen, das sind sie viel mehr. Vielleicht sind sie zu stolz auf ihren Soundtrack, dass zumindest die Konsolen dann davon überzeugen wollen. Wobei ich gestehen muss, ich habe mir inzwischen schon 3 Titel runtergeladen bei Amazon vom Soundtrack aus dem aktuellen GTA 5, wobei ich den Soundtrack eigentlich fürchterlich finde, aber anscheinend dann doch nicht ganz so fürchterlich. Also gute Arbeit geleistet, Rockstar, ihr habt mich dann doch wieder zu eurer Musik gebracht. Ihr Schweine. Ja. Ja, und ein letzter Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte, weil er mich dann doch interessiert, ist diese Abwärtskompatibilität von der Konsole, die halt nicht gegeben ist. Das finde ich, wie habe ich das zu bewerten? Ökonomisch absolut richtig von Sony, das zu tun, weil es gibt den PlayStation Store, wenn Leute das spielen wollen, dann sollen sie gefälligst dafür bezahlen. Ich finde es furchtbar, ich bin froh, dass ich noch eine PlayStation 3 habe, die PlayStation 1 Titel spielt, da ich meine PlayStation 2 eigentlich nur noch benutze, um... Halt. Wofür eigentlich? Ja, PlayStation Store heißt das, aber ich kann mir doch keine Spiele runterladen. Also von meiner PlayStation 4 kann ich mir Spiele runterladen. Von der PlayStation 3. Also kann ich mir im Store Spiele von der PlayStation 3 kaufen und diese dann spielen? Nein, das geht doch nicht, oder? Doch, davon gehe ich aus. Ja? Ja. Dann ist die PlayStation 4 gekauft. Es gibt ja auch auf der PlayStation 3 die Möglichkeit, PlayStation 2 und PlayStation 1 Titel runterzuladen und zu spielen. Nur entsprechend, man zahlt natürlich dafür. Und was ist mit bereits gekauften Spielen, die du vielleicht auf der normalen PlayStation 4 spielen willst? Ich denke mal, die werden im Store... als gekauft registriert sein und dann kannst du sie entsprechend nochmal auf deiner aktuellen PlayStation runterladen. Darum gehe ich einfach aus. Du hast aber ich meine, wenn du jetzt davon ausgehst von PlayStation 1 und 2, das wird wahrscheinlich... Ich meine damit, dass meine tatsächlich vorhandenen physischen Kopien der Spiele nicht spielbar sind auf der Konsole. Mhm. Ich kann nicht die CD reinlegen in meiner... Also du spielst nicht denselben Speicher weiter wie vorher, das ist klar. Das ist absurd, ne? Ja, das auch, aber... Das ist aber klar, aber ich meine, wenn du es jetzt zum Beispiel, du hast es gekauft... Und willst jetzt aber, du hast dann eine PlayStation 1 nicht mehr, willst die Spiele aber weiterhin spielen. Ganz normal einfach nur, was weiß ich, warum? Ist ja egal, aber. Die Speicherstände sind zum einen nicht übertragbar. Dass du es halt weiter spielen kannst. Das ist schon klar. Aber wie gesagt, das Ärgerliche ist einfach, du kannst die Spiele, die du zu Hause stehen hast, eigentlich nicht mehr spielen. Das meine ich jetzt. Übernimmst du den Account, den du besitzt, eigentlich? Also, das wäre natürlich genial. Alles andere wäre aber auch ärgerlich, weil. Ich denke mal, dass Sony auch davon ausgeht, dass Leute, die PlayStation 4 kaufen, die PlayStation 3 eigentlich nicht mehr benutzen möchten. Und aber was würde denn dagegen sprechen? Es wäre doch so, als wenn ich, wenn das jetzt ein Steam-Account wäre, da habe ich meine Spiele drauf, so. Und dann würde Steam sagen, ja, wir bringen jetzt aber irgendwie eine Steam-Konsole raus oder so und ihr könnt euren Ding mitnehmen. Euren Account. Also es ist ja ein Account, den man hat. Ja. Ups. Das heißt, ich weiß nicht, wie es bei... Leider auch, wenn ich die PlayStation eher kaufen würde als die Xbox. Bei Xbox ist es ja so, du hast dann hier nicht nur deinen Account, du hast dann eine komische Figur, wo du irgendwelche Trophäen für was weiß ich, welche Spiele gesammelt hast, hast sie ausgerüstet oder hast sie... So ein Gamerscore. Ja, ja, diesen komischen Avatar, den du da hast, wo manche Leute das so witzig finden. Aber nein, aber ich meine, wenn Leute sich dann wirklich dann für ihre Spiele, die haben irgendwelche Bonus-Sachen gemacht. Das darf man nicht unterschätzen. Und holen sich eine neue Konsole und alles ist auf Null gesetzt, sage ich mal. Für uns ist das... Für mich ist es jetzt uninteressant, weil ich es nicht habe. Ich denke auch... Leute setzen da viel, wahrscheinlich einen gewissen Wert drauf, wenn die diese Zeit investiert haben in diese Spiele, dass das halt doch irgendwie ein bisschen bestehen bleibt und nicht nur, dass du kaufst diese neue Konsole und es ist auf Null gesetzt. Also das ist auch so ein bisschen der zeitgenössische Gamer, der will da irgendwie Trophäen und Achievements sammeln und sowas. Ich meine, du hast ja auch deine Zeit wirklich investiert. Ja, das ist ja nichts, was du einfach nur so machst. Mir wird es halt darum gehen, wenn ich ein Spiel für die PlayStation 3 gekauft habe im Store und ich habe meinen Account Und dann müsste ich doch sagen können, jetzt melde ich mich bei der PlayStation 4 an und habe da denselben Account. Es kann doch ein Account bleiben. Und somit würde ich doch alle Spiele, die ich da gekauft habe, mitnehmen und können die dann auf der neuen Konsole spielen. Sonst würde ich mir einen neuen Account machen und wieder die Spiele kaufen. Ne? Also, ja. Aber der Account sollte irgendwie bestehen bleiben. Ja, aber ich brauche mich gar nicht aufzuregen, denn ich habe ja keine PlayStation 3. Aber ich weiß gar nicht, wo das anfing. Ab PlayStation 3 war das, ne? mit dem Online. Richtig. Mhm. Aber also wie gesagt, wir spekulieren jetzt hier. Vermutlich ist es schon längst klar, dass man dann Account übernehmen kann. Und, höchstwahrscheinlich. Ja. Und gehen wir davon aus, dass das klappt. Ja. Verzeiht uns, dass er rudimentäre Wissen zur Thematik diesbezüglich, aber wir wollten einfach mal so ein bisschen quatschen und vielleicht findet der eine oder andere sich wieder oder der eine oder andere sagt, das wusste ich doch alles schon und viel mehr. Und spätestens im nächsten Podcast, wenn wir dann die PlayStation 4 haben und getestet haben, werden wir nähere Informationen weitergeben können für die, die noch keine PlayStation 4 haben und überlegen. Eben. Und an dieser Stelle genügt das auch mit unserer geselligen Gesprächsrunde und wir widmen uns der Vergangenheit mit Back to Bit. Hallo, mein Name ist Texas Pat und ich gebe weiter an 16-Bit Marlo. Ja, vielen Dank, Texas Pat. Es ist wieder Zeit für die interessanteste Rubrik des Tages, wie ich finde. Das ist subjektiv, aber deine Meinung. Deine Meinung. Aber jetzt zählt meine Meinung doppelt, denn wir sind in der Retro-Ecke und zwar in Back to Bit. Du scheinst dich sehr mit deiner Ecke zu identifizieren. Ganz genau. Ja, tatsächlich habe ich heute auch nur zwei kleine Titel. Was heißt kleine Titel? Es sind große Titel, über die ich eine Kleinigkeit zu erzählen habe. Ich möchte anfangen mit einem Spiel, was mich damals sehr erfreut hat, wie auch ein wenig verärgert. Ich war ein junger Bursche von 8 oder 9 Jahren, als ich dieses Spiel erhielt. 1990 erschien es, um genau zu sein. Und zwar war es Chip und Dale, in Deutschland besser bekannt unter dem Namen Chip und Chap. Die Ritter des Rechts. Eine großartige Disney-Cartoon, mit dem sie die Figuren der A- und B-Hörnchen modernisiert haben. Auch heute noch schön zum Angucken. Ja. Und das Spiel auch immer noch schön zum Spielen. Damals hatte Capcom ja diesen Deal mit Disney und die haben ja tatsächlich einen Knaller nach dem anderen rausgehauen mit dieser Lizenz. Da musste keinem Angst und Bange werden, egal was die angepackt haben. Das war fantastisch. Ja, ob es DuckTales war, einer der besten Titel vielleicht für das NES. Ja, du musst mir nicht skeptisch anschauen. Das ist durchaus so. Bewiesen. Ob es Darkwing Duck war, ob es dann, wie gesagt, halt Chip und Chap war. Oder auch später auf dem Super Nintendo die Titel, die rauskamen. Aladdin habe ich gespielt. Großartig. Toll. Sehr schön. Das war wirklich damals schön. Auch ein Beispiel für unterschiedliche Portierungen. Für den Mega Drive und für das Nintendo. Da waren ja auch zwei unterschiedliche Spielmechaniken angebracht. Nun ja, jetzt wollen wir da nicht ins Detail gehen, da kann man ewig drüber reden. Wir wollten uns ja kurz fassen. Chip und Chap, ein auch passend kurzweiliges Spiel, denn selbst der wenig begabte 8-Jährige seiner Zeit, also ich, konnte es innerhalb eines Tages durchspielen, was mich einerseits gefreut hat, weil ich mir dachte, ich habe es echt drauf. Der anderen Seite auch damals schon geärgert, weil ich mir dachte, hat man sich ja nicht eben so geholt, dieses Spiel, sondern es war ja eine Investition. Ne? Taschengeld, was wohlmerksam eingesetzt worden ist, war verpufft nach einem Tag. Aber man hat es ja immer wieder gespielt, einfach weil das Spiel großartig ist. Es ist ein Spiel von der Spielmechanik her optimal, im Multiplayer super unterhaltsam, vor allem da man mit dem eigenen Kumpan auch interagieren kann. Es ist ein Jump'n'Run, um kurz zur Mechanik zu kommen, anders als bei Mario. Man hüpft nicht auf den Kopf der Gegner, sondern man spielt in der Spielwelt Kisten. Diese Kisten kann man aufheben und werfen. Oder sich darin verstecken, à la Metal Gear Solid. relativ lustig. Man kann aber auch genauso gut einen Kameraden auf die Schulter nehmen und durch das Level tragen und wenn man ein wenig böse veranlagt ist, auch in den Abgrund werfen. Das ist spannend. Ja, nicht sehr gut. Ja, im Spiel fahren alle liebgewonnenen Charaktere aus der Serie. Der Soundtrack ist Capcom-like natürlich großartig. Die Songs sind teilweise ein wenig kurz. Dafür gibt es umso mehr Titel, weil es umso mehr Welten gibt. Jede Welt hat einen anderen Soundtrack. Alle sehr schön, alle sehr eingängig. Allerdings nicht vergleichbar mit, sagen wir mal, Mega Man oder auch DuckTales, wo es weniger Songs gab, allerdings länger und auch einfach von der Qualität her höher. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Der Titel an sich, wie schon mehrfach durchgeklungen, einfach großartig kurzweiliger Jump'n'Run-Spaß und gerade durch den Koop-Modus immer wieder noch eine Option aus dem Regal zu ziehen. Ja, es ist wirklich ein tolles Spiel. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, was mir gerade einfällt. Du sagst, man kann es so schnell durchspielen. Ich erinnere mich, dass man, wenn man glaubt, das Spiel durchzuspielen, dann nochmal in so eine zusätzliche Welt kommt oder Welten, wo man nochmal auf alle Gegner trifft, so ähnlich wie bei Mega Man. Das Spiel hat eine Weltkarte à la Super Mario 3 und du hast tatsächlich auch einmal eine Weggabelung. Das heißt, du kannst dich für alternative Routen entscheiden. Hast also auch noch einen Grund, das vielleicht ein zweites Mal zu spielen und siehst dann halt auch andere Welten. Und danach kommt dann halt nochmal eine vier Welten umfassende Abschlussszene quasi. Nur wie ich gerade schon sagte, die Soundtracks der Level sind nicht ohne Grund so kurz, weil halt auch die Welten relativ kurz sind. Man ist recht schnell durch, die Endbosse stellen keine wirklich großartige Herausforderung dar. Und es muss nichts Schlechtes sein. Ich meine, man kann ja auch Spiele spielen außerhalb der Herausforderung, die das Gameplay stellt, sondern einfach aus dem Grund, dass das Gameplay so viel Spaß macht. Und das ist in dem Fall eindeutig ganz klar der Fall. Ja, soviel zu Chip und Chap. Ich würde mich freuen, wenn wir mal in Zukunft, wie schon vorhin angemerkt, mal einen ausführlicheren Blick auf die ganze Zusammenarbeit zwischen Capcom und Disney werfen würden, auf der Retro-Ebene. Ja. Aber dazu dann an anderer Stelle mal mehr. So hoffe ich. Ja, und mein zweiter Titel... haben wir noch die Zeit, weil... Wir haben noch... Ich möchte jetzt auch nicht zu ausufern werden, weil wir bisher ja doch ein wenig geschwätzig waren. Ja, ich habe ja auch noch einen kleinen Einspieler, aber wenn du dich sehr kurz fasst, dann bringen wir das hin. Fasse ich mich ganz, ganz kurz an Titel. Ich möchte ihn nur erstmal empfehlen. Ich möchte vielleicht irgendwann später auch mal näher zu sagen, auch vielleicht in einer eigenen Rubrik, die Spiele umfasst, die dieses Franchise hervorgebracht hat. Ich rede von den Teenage Mutant Hero Turtles. Oh Gott. Oh ja. Neuerdings natürlich auch mit schlechten Spielen, wie das aktuelle Teenage Mutant Hero Spiel, was rausgekommen ist, was ja grausam ist. Die Turtles sehen auch grauenhaft aus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Bilder davon gesehen habt. Die Turtles sind tot. Das ist das mit den weißen Augen, wo die weißen Augen haben? Ja, die haben tatsächlich weiße Augen, die haben auch Nasenlöcher. Sie sehen eher aus wie plattgefahrene Frösche, aber naja. Meine Vision von einem guten Turtles-Spiel müssen wir auch nochmal besprechen. Davon auch später einmal mehr. Ich möchte nur noch erwähnen, dass Turtles 2, The Arcade Game, damals der Nachfolger quasi von dem ersten Turtles-Spiel, was ja notorisch ist für seinen Schwierigkeitsgrad, als auch für sein bizarres Gameplay, als auch für seine bizarre Welt, in der er spielt, auf der eigentlich kaum Figuren sind, die auch im Turtles-Universum bekannt sind, außer den Turtles und Splinter. Aber naja, dazu dann ein anderen Mal mehr. Turtles 2 ist ein Arcade-Game. Basiert auf dem Arcade-Automaten ein großartiges Multiplayer-Beat'em-up. Was meiner Ansicht nach gut umgesetzt worden ist für das NES. Da gehen die Meinungen auseinander. Ich bin der Ansicht, dass das bei der vorhandenen Hardware doch das Maximale rausgeholt hat. Der Zweispieler-Modus macht Spaß. Es wurden zwei extra Levels hinzugefügt, extra für das NES. Natürlich kann es grafisch nicht mithalten mit der Arcade-Vorlage, aber das muss es auch gar nicht. Die Grafik ist zweckdienlich der Comic-Vorlage angemessen. Oder sagen wir der Cartoon-Vorlage. Der Comic-Vorlage ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ein Spiel, das Spaß macht, was schwer ist im Gegensatz zu Chip und Chap. Ein Spiel, das man nicht so einfach dann auch mal an einem Tag oder an einem Rutsch durchspielt, sagen wir es mal so. Und dann auch entgegen dem ersten Titel voller Wiedererkennung. Turtles-Charaktere. Neuer Charaktere, die aber auch dann tatsächlich sich logisch dem Universum hinzufügen und nicht aussehen wie einem anderen Spiel zugehörig. Und einfach dann auch nur ein Spielspaß, der sich dann auf die Serie ausgewirkt hat und dann damals in Turtles in Time seinen Höhepunkt fand. Großartiges Spiel. Damals ja, hat er auch neuerdings ein Remake erfahren auf den Netzwerken von PlayStation und von der Xbox. Nicht ganz so gut, nein, nicht halb so gut wie das Original, aber nichtsdestotrotz immer noch spielbar. Nur Turtles Teil 2, ein Titel, der immer noch zu empfehlen ist. Aber dazu dann auch später hoffentlich mal mehr in einer ausführlicheren Turtles-Zusammenfassung. Ja, ohne noch viel zu sagen zu dem Spiel, muss ich sagen, dass es eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Auch heute noch. Zu guter Letzt möchte ich noch einen kleinen Einspieler machen. Ich habe vor einiger Zeit eine Kurz-Mini-Review zu einem Retro-Game gemacht, eigentlich für ein anderes Format, aber ich habe gedacht, ich möchte es hier gerne präsentieren und viel Spaß mit dem Folgenden. Kennt ihr sie noch? Die Monster in My Pocket? Diese kleinen, einfarbigen Plastikfiguren, die Anfang der 90er an keinem Jungen vorbeigingen? Die Pokémons meiner Generation. Der namhafte Spielzeughersteller Mattel hat sie alle auf den Markt gebracht. Und egal ob Werwolf, Ghoul oder Hydra, ich wollte sie alle haben. Naja, das mit dem Sammeln hat dann nicht ganz so funktioniert. Das ist der Nachteil am Kindsein. Man ist auf den guten Willen seiner Erziehungsberechtigten angewiesen. Aber auch wenn ich nicht alle Monster mein eigen nennen konnte, Mattel hat die Marke durch allerlei Merchandise befeuert. Und unter anderem ist auch für das Nintendo Entertainment System mit gleichem Namen ein Spiel erschienen. Dieses Spiel habe ich mir dann für 50 angesparte D-Mark gekauft. Habe es nicht bereut, denn Monster in My Pocket ist ein wirklich, wirklich schönes, kurzweiliges Jump'n'Run-Spiel. Es hat auch eine kleine Geschichte, und zwar basiert diese auf der Cartoon-Serienvorlage. Ihr schlüpft in die Rolle eines von zwei Monster in My Pocket, optional Frankensteins Monster oder eben den Vampir. Zu Beginn des Spiels sitzt ihr vor einem großen Fernseher. Mit Mal bricht das Bild weg und Warlock erscheint. Warlock ist der Oberbösewicht im Monster in My Pocket Universum. Er droht an, die Welt zu erobern, zu versklaven. Logische Konsequenz, ihr müsst ihn aufhalten. Klassische Gut gegen Böse Situation, nicht viel, aber auch nicht so wenig. Hier beginnt das Spiel. Allein oder zu zweit hüpft und schlagt ihr euch durch insgesamt 6 Level, welche durchaus abwechslungsreich gestaltet sind. Nun sind die Monster in My Pocket ja Miniaturmonster und dementsprechend bewegen sie sich in der normalen Welt. Das heißt, alles ist riesengroß, nur die Monster sind klein. Das Ganze sieht nett aus und unser Weg führt uns durch die Küche, vor die Tür, in die Kanalisation, auf eine Baustelle, in einen chinesischen Garten und zu guter Letzt zu Monster Mountain, dem Herrschaftssitz des Antagonisten Warlocks. Bis wir bei diesem allerdings angekommen sind, ist es ein Weg, der viele virtuelle Leichen fordert, denn das Spiel strotzt nur so von Gegnertypen. Alle Monster sind dem Monster in My Pocket Universum entnommen worden. Es gibt Endgegner, die mit einer speziellen Technik zu besiegen sind. Das macht das Ganze für mich so besonders. Und auch wenn das Spiel das Genre nicht neu definiert hat und es auch nicht besonders lang oder schwer ist, also ein halbwegs geübter Spieler sollte eine Dreiviertelstunde damit zubringen, um es zu Ende zu bringen, greife ich auch heute noch zum Joypad und begebe mich für eine kurze Zeit in die Welt der Monster. Groovy, das sagt dir jetzt gerade gar nichts. Ich sehe die Fragezeichen über deinen Kopf, Texas Pat, richtig? Ja. Ja, Groovy ist eine Internetplattform, wo man seine Spiele archivieren kann, die man gespielt hat. Und das Schöne an dieser Plattform ist, dass man so eine Art Shuffle-Funktion hat, oder wir machen mit dem Tablet eine Art Shuffle-Funktion und Es ist wie so ein bisschen wie das Stadtland-Fluss-Spiel. Du sagst Stopp und ich zeige auf ein Spiel. Und unabhängig davon, ob wir das Spiel gespielt haben oder nicht, sagst du, werden wir ein paar Worte dazu verlieren. Okay. Da sind wir ja sehr gut drin, darin ein paar Worte zu verlieren. Eben. Also, zufälliges Spiel wird ausgeboobied. Und Texas Pat, du sagst dann gleich bitte Stopp. Ja. Ich bin dabei. Du sagst Stopp. Spannung steigt. Soll ich die obligate Musik einspielen? Ja, Stopp. Psychonauts. Kenn ich gar nicht. Na, sagt euch das was? Kenn ich gar nicht. Ich hab's gespielt, das ist ein Indie-Spiel, wo man einem Psychonauten-Spiel dann angehen. Psychonauten sind Menschen, und nein, sind Leute, die in die Gedankenwelt von anderen Personen einsteigen können und dort Dinge machen. Also es ist ein Jump-and-Run-Spiel, 3D, man läuft halt durch die verquerten Albträume von irgendwelchen Leuten. Gedanken. Okay. Das ist ganz nett. So. Die Idee hört sich gut an. Ja, die Idee ist auch gut und die Umsetzung ist so, ja, okay. Ein bisschen wie bei nächsten Kinofilm nochmal. Inception. Ganz genau. Daran habe ich spontan. Ja, aber es hat ein komplett, ist ein Comic-Look, ja, ja, halt, ne? Ja, ja. Und ist jetzt auch schon wirklich eine Weile her, als ich das gespielt habe. Aber das funktioniert ganz gut von der Mechanik her. Man läuft dann rum, kann hüpfen, hat so Gadgets und ja, für Leute, die jetzt so 3D-Jump'n'Run-Spiele spielen wollen, ist das richtig gut, glaube ich. Ja, aber mehr habe ich jetzt auch nicht drüber zu sagen. Ich finde, das reicht auch. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Dann jeder kommt, jetzt mal kurz jeder die kommt mal dran. Seite, genau. Ja, ich muss nur kurz die Seite wiederherstellen. Beziehungsweise Ruby wieder her aufrufen. Dann werde ich mich mal eingrooven und wer sagt Stopp von euch beiden? Texas Pet oder? Nein, ich würde sagen, jetzt wechseln wir. Stopp. Ja, Resident Evil 4. Ja, super Spiel. Ist das so? Es ist so. Hast du das gespielt? Natürlich, ich habe es. Ja, ich habe zu Resident Evil 4 eine etwas spezielle Meinung. Resident Evil 4 ist für mich ein Titel, ein Meilenstein der Serie, der dann für mich aber quasi die Sackgasse oder das Ende darstellte. Resident Evil 3, Nemesis, war quasi auch schon ein Offenbarungseid von Capcom, was die Serie betrifft. Es gab keinerlei Innovation, es war eigentlich nur ein aufgehübschtes Resident Evil 2. Ich habe es geliebt, ich fand es super. Nemesis, alleine die Figur des Nemesis, der an mich Spiel gejagt hat, war klasse. Ich wollte das wissen und wollte wissen, wie es weitergeht. Es hat mir einfach großen Spaß gemacht. Teil 4 dann. Ja, Teil 4. Da wollten sie ja dann wirklich alles anders machen, haben sie auch getan. Weg von der steifen, festen Kamera hin zur über die Schulter guck Third-Person-Shooter Geschichte. Hat mich damals nicht flashen können. Ich fand das Steuern der Figur umständlich. Ich fand diese Quicktime-Events nervig. Ich fand, dass der Grusel da schon ein anderer war, als ich den gewöhnt war, voll aus der Serie. Und er hat mich einfach, es wirkte auf mich einfach zu übertrieben und zu cheesy einfach. Das war nicht das, mit dem ich mich anfreunden kann. Und da war Resident Evil für mich halt dann Geschichte. Schade, aber auch da kann ich akzeptieren, wie bei Batman, dass Leute das toll finden, aber für mich ist das einfach nichts mehr gewesen. Und von da an, und da können, glaube ich, die wenigsten widersprechen, ging es mit der Serie aber mal richtig bergab. Richtig würde ich noch nicht so sagen, aber da sieht man halt, dass der 16-Bit-Marlow, liebe Kinder, etwas verkalkt ist und älter. Er stinkt schon. Wir haben zu viel Atmosphäre gespielt, kann das sein? Ja. Nein, ich fand Resident Evil 4 macht natürlich alles anders. Mir hat die Mechanik aber gut gefallen. Das Spiel ist natürlich schon seit in Teil 3 fand ich es nicht mehr gruselig. Teil 2 fand ich wirklich noch sehr atmosphärisch. Teil 4 war einfach nur ein gutes Spiel. Das in Teil 3 waren zumindest noch originell, wohingegen es in Teil 4 schon anfing in eine... Naja, ich musste so ein bisschen an diese 70er-Jahre-Schinken denken, an diesen... Wie heißt der denn? Lucy Fulci. Ja, nein, natürlich. Asphalt-Zombies. Nee, das ist großartig. Wenn man es mag. Zombies, die schnell sind, am besten noch so Waffen in der Hand und auch mal schießen. Ist natürlich was ganz anderes. Ja, schon richtig. Das war ja auch nicht mehr der T-Virus, sondern das waren diese Las Plagas-infizierten. Ja, Las Plagas. Aber ich habe es tatsächlich... Also Teil 4 fand ich wirklich gut. Das hat mir Spaß gemacht. Das habe ich in guter Erinnerung. Teil 5 war okay. Und Teil 6, da halte ich Abstand. Da habe ich da keine Lust mehr drauf. So. Ja, es gibt jetzt Dead Space, das mich in diesem Bereich wesentlich mehr interessiert als... Großartig, meiner Meinung nach. Ja, fand ich wenig gut. Das hat für mich Resident Evil abgelöst in dieser Sparte des Survival. Ja, aber Dead Space hat sich ja noch schneller gekillt als die Resident Evil-Reihe. Also, weil der Teil 3 ist ja furchtbar. Ich wusste, meine, das ist schon Teil 3. Und das ist inflationäreres Rumgeballere und. Also mit dem ersten, das ist aber irgendwie der erste hat es für mich vollgebracht. Der zweite, erste, der war auch gut. Dead Space-Teil. Ja. Ich weiß auch nicht, was zuerst da war. Der Animationsfilm war der vor dem Spiel da? Weiß ich erste gar nicht Spieler, genau. Erste Spieler. Bist du sicher? Ja. Ich weiß nicht. Ich kenn's nur über den Film. Was mich auf jeden Fall schon auf jeden Fall beeindruckt, aber es war ein guter, ich sag mal, Horror-Animationsfilm oder was. Und dann durch das Spiel hat es auf jeden Fall hat die Atmosphäre vollkommen aufgegriffen und es packt einen einfach irgendwie. Bei mir war es damals genau andersrum. Ich habe erst Teil 1 gespielt und habe ich ja schon beim letzten Podcast erzählt, in die Ecke gelegt und konnte mich nicht trauen, das weiter zu spielen. Dann habe ich es getan und war in der Welt sowas von der Welt infiziert. Habe dann die Animationsfilme geguckt, da gibt es ja zwei von. Ja. Ich hab nur einen geguckt. Der erste ist gut, der zweite war so eine Mischung aus 3D-Animation und Zeichentrick. Gibt es da einen dritten von? Kann das sein? Also einer soll so richtig schön creepy sein. Ich fand den ersten gut. Der erste war wirklich gut. Aber auch noch mal ganz kurz jetzt was zu sagen. Dadurch, dass wir jetzt über Dead Space sprechen, wie gut Dead Space war und nicht mehr Resident Evil 4, merkt man dann doch schon, dass Resident Evil 4 vielleicht doch nicht ganz so... Nein. Springen wir zum nächsten Titel. Nein, Moment. Also ich muss sagen, dass der vierte Teil wirklich ein gutes Spiel war, aber kein Meilenstein. Da gehen die Meinungen auseinander. Meine Mutter spielt Resident Evil 4 sehr gerne. Und sagt, es ist ein Meilenstein, der... Meine Mutter ist dann aber auch jetzt nicht so in der Materie drin, dass sie Meilensteine beurteilen könnte, aber es macht ihr Spaß. Darum geht's ja auch. So wie auch World of Warcraft Spaß macht. Aber lassen wir mal den Texas Pad das Pad ergreifen. Diese Überleitung, die wollte ich eigentlich machen, aber sie war wirklich großartig. Einfach ein bisschen über das Touchscreen schrubbeln und ich werde dann Stopp sagen bei zu gegebener Zeit. Stopp! Jetzt waren wir genau in der Mitte. Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal eine Runde Wischen und. Okay. Na, letztes Mal war es noch kritischer. Da waren wir ständig da zwischen den Zeilen. Mhm. Stopp! Metroid Prime. Kann ich gar nichts so sagen. Habe ich mal irgendwann auf. Gameboy oder Emulator, irgendwas. Wir nutzen das große E hier nicht in dieser Serie. Ja, dann habe ich es nie gespielt. Metroid Prime. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendeins habe ich. Vielleicht habe ich es mal auf einem von diesen Gameboy-Spielen gespielt, ich weiß es nicht mehr. Metroid Prime, ein mutiger Schritt von Nintendo. Die ist damals ja in eine. Unabhängige Spieleschmiede gegeben haben, um das Spiel halt entwickeln zu lassen für den GameCube. Eine der größten Serien, die Nintendo rausgebracht hat, mit den wenigsten Titeln bis zu diesem Zeitpunkt. Es gab ja damals nur auf dem NES Metroid 1, es gab auf dem Super Nintendo nach vielen, vielen Jahren dann Super Metroid und es gab auf dem Game Boy Metroid 2. Und dann Jahre später kam dann Metroid Prime auf dem GameCube. Und das war ja diese Mischung aus. Das war ja diese Mischung aus 3D-Shooter, Elemente, die aber auch nur sporadisch zum Einsatz kamen und so eine Art Third-Person-3D-Jump-Run-Adventure. Und eine Richtung, die der Serie damals sehr, sehr gut tat und auch sehr, sehr erfolgreich war. Ich muss allerdings gestehen, ich habe es nicht gespielt. Ich muss aber auch gestehen, ich habe weder Teil 1 noch Teil 2 noch Teil 3. Ich habe kein Metroid durchgespielt. Angespielt habe ich sie alle. Aber alle? Alle. Aber es ist auch eine Sache, die ich durchaus bewerten kann. Ich fand Teil 1 sehr, sehr gruselig. Und das war ein Spiel, das ich damals, wie alt war ich denn da? 7, 8 Jahre. Auch das fand ich ein bisschen zu unheimlich. Den größten Metroid-Anteil, den ich bisher gespielt habe, war tatsächlich der Metroid-Level. Ich sag mal Metroid, eigentlich heißt es ja Metroid. Level bei I Wanna Be The Guy, in der ja eine Welt quasi genau diesem Spiel gewidmet ist, wie ich es geschafft habe. Immerhin etwas. Und naja, also wie gesagt, ich weiß es aber aus sicheren Quellen, dass Prime ein absolut erfolgreiches und solides, hat gut abgeliefert. Gut. Nach dieser Lobhudelei vom mit Marlo geht es auch schon in die Endrunde. Und zwar möchte ich mal fragen, was habt ihr denn so gespielt in der letzten Zeit? Und da du der Gast, der Neue bist, da möchte ich dich zuerst fragen. Zuallerletzt, heute sogar noch, habe ich Guild Wars 2 gespielt eigentlich. Wow. Da ich mein Computer jetzt nach 6 Monaten mal wieder funktioniert, habe ich heute mal wieder Guild Wars 2 gespielt. Weißt du jetzt, welcher Server du bist? Gibt es einen, der heißt Kobold zufällig? Das kann sein. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie er heißt, aber... Langweilig. Ich glaube, Kobold könnte es... Langweilig. Sein. Das ist für die Zuhörer interessant. Vielleicht wollen sie mit dem Texas Tech zusammen eine Runde Guild Wars 2 spielen, ne? Nicht, und du sagst, es ist langweilig. Nicht, dass ich hoffe, dass... Wie respektlos von dir. Naja. Nicht, dass ich hoffe, dass es einen Charakter gibt, der Texas Pet heißt. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Ja gut, Guild Wars 2... Ja, ist bis jetzt ein interessantes Spiel. Ich meine, grafisch ist es interessant, aber viel kann ich noch nicht dazu sagen, weil ich einfach da noch nicht so lange spiele, auch wenn es das Spiel jetzt schon ein bisschen länger gibt. Aber ja. Und sonst Secret World finde ich immer noch storymäßig interessant, dadurch, dass ich natürlich Lovecraft absolut überragend finde, was literarische, grusel, düstere Geschichten angeht. Ist für mich auf jeden Fall, was das angeht, Secret World, der Spiele... Ja, das, was ich dann spielen will, wenn ich in die Richtung gehen möchte. Läuft das online noch ganz gut? Oh, das kann ich schwer beurteilen. Ja. Ich echt, wie gesagt, ich habe seit Ewigkeiten keinen Computer mehr gehabt. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt noch da so läuft. Aber es ist auf jeden Fall doch, ich denke, rapide doch abgegangen nach dem Release, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Aber scheinbar funktioniert das alles so nicht. Vielleicht sind es wie immer irgendwelche Sachen wie bei Warhammer, das ist vielleicht, war das Release zu früh, vielleicht gab es hier Fehler, da Fehler, weiß ich nicht, kann ich so nicht beurteilen. Ich habe das alles nie so von Anfang bis Ende so, oder was heißt bis Ende, bis jetzt so durchverfolgt, dass ich das so beurteilen kann. Das ist, glaube ich, auch so ein Kritikerliebling. Also jeder liebt das Spiel, aber keiner spielt es irgendwie. Ne? Ja. Das finde ich auch schade. Also für mich ist es immer noch super interessant, allein nur storymäßig. Ein MMO, das sich so auf diesen Horror und ja, so dieses Möchtegehen aktuell postapokalyptisch irgendwas. Finde ich schon, ist ein bisschen was anderes. Zombies? Ja, gibt's auch. Natürlich, ja. Es gibt alles. Natürlich, es gibt alles. Zombies dabei. Das ist halt, es ist halt wirklich so ein Horrorspiel irgendwie, was die Story auch wirklich, das heißt nicht im Vordergrund, aber es ist wirklich interessant, der Story zu folgen auch teilweise. Quests, das fällt mir immer schwer, Quests zu lesen und dann auch da wirklich dabei zu bleiben. Finde ich oft sehr anstrengend, weil ich einfach nur weiterkommen will. Aber da finde ich es doch auch teilweise echt interessant als Fan von dieser... Hast du denn auch schon mal so ein Browser-Rätsel gehabt? Also ich hatte gelesen, dass du ja... ja, es gibt auch viele... gehen musst, um die Rätsel zu lösen. Ja, so, auf jeden Fall. Ja, dann kommt da meine Ungeduld doch eher durch und dann habe ich da nicht so viel Zeit für. Ja. Aber mit Sicherheit für Leute, die solche Rätsel mögen, ist es genau das richtige Spiel, weil es für mich nämlich schon wieder zu viel Rätsel war. Ich habe keine Geduld, so lange rumzurätseln. Da will ich lieber weiterkommen. Und Segen und Fluch der Internetgeneration, Browserspiele oder Online-Spiele, die auch viel mit Rätseln arbeiten. Die haben sogar ihren eigenen Browser im Spiel eingebaut, was sehr interessant ist. Das klingt interessant, ja. Um meinen Gedanken zu Ende zu führen, Online-Spiele, die Rätsel haben, kranken natürlich daran, dass man, wenn man online sofort auf irgendwelche Walkthroughs geht und sich die Rätsellösung anschaut, anstatt sich intensiver damit zu beschäftigen und sich ein wenig Frust entledigt, aber auch der Freude raubt, dieses Rätsel wirklich zu lösen. Natürlich. Das ist im Übrigen... Aber es ist ja auch eine unterschiedliche Herangehensweise an dieses Spiel. Warum du was willst... Möchte ich durchkommen und die Story genießen oder möchte ich das die Freude haben, so ein Rätsel zu knacken. Ja, ich hasse Rätsel übrigens auch. Und das wäre auch mal ein Thema für die Talk-to-me-Rubrik. Wenn es euch interessiert, schreibt das uns in den Comments. Genau. Find ich interessant, mal drüber zu reden. Ausführlich. In der Tat. Ja. 16-Bit, Malo, du hast auch gespielt oder nicht? Ja, ich hatte in letzter Zeit einige Zeit und die habe ich auch mit Spielen verbracht. Zum einen habe ich dann halt auch GTA 5 beendet, die Story. Das erste GTA, was ich auch beendet habe, wobei ich sie alle gespielt habe, dann aber doch keins mir bis zum Ende getrieben hat. Und bei Teil 5 bin ich traurig, dass es endete. Unglaublich. Ja, mir geht es genauso. Aber umso schöner ist es, du spielst das Spiel und wenn du das Richtige, was mehrere Ende du wählen kannst, aber nur ein Ende ist wirklich das Ende, was man auch spielen sollte. Du spielst dann einfach das, du spielst dann ein Endgame, was unendlich ist. Die Story geht weiter, die Story nicht, aber die Charaktere gehen weiter und du kannst weiter an Nebenmissionen teilnehmen, du kannst weiter Aufgaben in der Welt suchen und finden, du kannst weiter alles Mögliche machen. Gut. Und halt mit deinen ausgebauten Charakteren, mit deinen liebgewonnenen Charakteren. Zum einen und zum anderen habe ich dann natürlich auch den Online-Modus probiert. Auch das als Nicht-Freund des Online-Spiels, aber das habe ich mir dann auch nicht nehmen lassen. Und es macht Spaß, nur wenn man online eher alleine ist in diesem Spiel und hat nicht ein paar Kumpels, mit denen man online unterwegs durch die Gegend streift, macht es weniger Spaß, weil wenn man in der Lobby, sage ich jetzt mal, die Lobby ist halt die Spielwelt, ist mit 16 anderen Leuten, was recht relativ wenig ist, dann ist man meistens Opfer von irgendwelchen Wahnsinnigen, die einen verfolgen und dann abknallen, was frustrierend sein kann. Und ansonsten die Missionen, die man online spielt mit mehreren Leuten, sind halt interessant. Das übliche Capture the Flag, sage ich jetzt mal, Deathmatch, Autorennen, Fallschirmsprungrennen, alles, was man im Spiel auch so machen kann, kann man auch im Multiplayer machen. Dart-Duelle, Armdrück-Duelle, alles sehr cool. Aber dann nichts, was mich jetzt reizt. Wenn ich mal demnächst mit ein paar Kollegen, die jetzt auch spielen, online unterwegs bin, macht es sicherlich mehr Spaß. Hatte ich auch schon, das ist ein cooles Erlebnis. Ist es in Ordnung, aber wie gesagt, ich bin nicht der Online-Spieler. Was ich aber jetzt spiele, oder wieder spiele, ist Fallout New Vegas. Da habe ich jetzt endlich mal nach ewiger Zeit das Add-on Dead Money durchgespielt. Was ich von der Erzählung her interessant fand, vom Gameplay her weniger, weil es relativ eintönig war und auch die Optik des Szenarios relativ einfarbig gestaltet war. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Ich habe es jetzt relativ als langwierig empfunden. War froh, als ich durch war. Das Ende allerdings hat es in sich gehabt, war sehr schön. Und stellt dann auch als Spieler vor moralische Fragen, was ja wiederum auch sehr cool ist. Und also gut, vielleicht übertreibe ich hier ein wenig, aber es war ganz angenehm. Ich habe mir ja dann dieses Pack geholt von Fallout New Vegas mit allen Addons. Und nachdem ich dann Dead Money durch hatte, konnte ich mich dem Rest der Addons widmen. Das nächste war dann, ach, wie heißt das? Ich komme jetzt nicht auf den Namen, das ist das Indianer-Addon, nenne ich es mal. Also man betritt diesen Canyon mit dem... Lonesome Road? Nein. Lonesome Road ist das andere. Okay. Ich komme jetzt tatsächlich nicht drauf. Ist aber auch egal. Man spielt im Grand Canyon in einer Welt mit verschiedenen Stämmen, die wirklich auch indianermäßig angehaucht sind und... Dieses Spiel ist dann wiederum mehr auf den Abenteurer ausgelegt, nicht auf den, Story-Spieler. Und war sehr unterhaltsam. Sehr, sehr schön fand ich einfach, dass auch die Umwelt dieses Spiels komplett anders war. Nicht das übliche Ödland, was man kennt, oder New Vegas, sondern der Grand Canyon mit seinen Canyons und mit den Flüssen und mit den neuen Gegnern, mit den neuen Gegnermodellen und auch neue Kreaturen. War sehr unterhaltsam, aber auch recht schnell durch. Aber im Gegensatz zu Dead Money kann man zumindest dieses Szenario immer wieder reisen und weiter erforschen. Gut, das dritte Addon, um da nochmal drauf zu kommen, ist halt Lonesome Road. Was wiederum sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut war. Aber auch ziemlich knifflig, also vom Schwierigkeitsgrad relativ hoch. Auch wenn es eines der ersten Addons war. Aber auch recht schnell durchgespielt, weil sehr linear. Aber halt soll angeblich auch die Story des Kuriers, der eigenen Figur, beenden, schlüssig. Es geht so, Nur je nach getroffener Entscheidung verändert es auch die Welt des Hauptspiels und man hat eventuell noch neue Orte, die man besuchen kann. Das liegt an der Entscheidung des Spielers. Und das letzte Addon, was ich spiele, ist Big Empty. Ich glaube, es heißt nicht so, aber man spielt in einer großen Wissenschaftswelt und da tritt das ein, was ich an Fallout New Vegas furchtbar finde und tödlich finde. Unfassbare Lags, dass die Framerate, die droppt teilweise so dermaßen nach unten, es ist unspielbar. Unglaublich. Man kann nicht mehr spielen, man kann vom Glück reden, wenn man es noch schafft, überhaupt das Pausemenü zu öffnen und zu speichern. Muss Neues starten und dann weitermachen. Du spielst auf einer Konsole, muss man auf der Konsole, gerade auf einer Konsole muss man davon ausgehen, dass es läuft. Ja. Und nicht am Computer denkst du immer noch, okay, mein Computer ist scheiße. Ja, ja. Ich hatte, aber da kannst du das ja nicht von ausgehen. Ich hatte von Fallout 4 gehört, dass es Bugs hätte, aber hatte ich nie erlebt. Dann hatte ich mir Fallout 4 nochmal als, also New Vegas nochmal als Ultimate Edition geholt, also Uncut mit den Addons. Und da fing es dann an, dass man teilweise einfach dass es nicht spielbar war, weil aufgrund des der Framerate, das ist, warum auch immer nicht weiterlief. Naja, ich spiele Fallout 4, ich möchte gerne weiterspielen, aber das Spiel, das lässt mich nicht so wirklich. Ja, auf jeden Fall den Titel, dessen Namen dir gerade nicht einfällt, den muss ich auch nochmal nachholen und dann können wir uns das nächste Mal darüber unterhalten, das würde mich interessieren. Gerne. Ja. Honest Hearts. Honest Hearts. Honest Hearts. Heißt das Stil. Hearts. Ja. Ja, und Captain M, wie sieht's denn bei dir aus? Du spielst vermutlich nicht nur ein Spiel, aber was am meisten? Ich habe mich wirklich zurückgehalten, mehrere Spiele gleichzeitig zu spielen. Das ist mir nämlich in der Vergangenheit dann doch ein bisschen zu viel geworden. Ich habe mich auf zwei Spiele wirklich konzentriert. Das ist zum einen Saints Row 4, das Spiel, was ihr eben gesehen habt, und erleben durfte. Erleben, ja. Das ist das richtige Wort, ja. Es ist viel in den Medien ja auch diskutiert worden. Es ist abgedreht. Also alle Leute, die Saints Row 3 gespielt haben, das nimmt das mal 4 vom Schrägheitsfaktor. Eure Figur hat Superheldenfähigkeiten. Ihr fliegt durch Steelport. Ihr hüpft Meter hoch in die Höhe, um dann wieder auf den Boden zu krachen. Kilometer. Die Geschichte ist so absurd, dass man die gar nicht nennen möchte. Soundtrack ist fantastisch, meiner Meinung nach. Aber, unfassbar. Aber der ist wirklich gut, muss ich sagen. Aber man muss sagen, er hat auch wirkliche Schwachstellen. Hat man nicht viele Radiosender, man hat einen Klassiksender irgendwie, man hat einen Hip-Hop-Sender, man hat einen Elektrosender, sage ich mal, und man hat so einen Mix-Sender, das Beste aus den 80ern und 90ern. Das sind jeweils wirklich nicht viele Lieder und eigentlich ist auch nur diese 80er, von meinem Geschmack her, 80er und 90er Sender, dieser Mix-Sender empfehlenswert. Aber die Lieder, die dabei sind, die sind super. Also die orchestrieren dieses Spiel so gut und das macht so viel Spaß, weil es sich auch überhaupt nicht ernst nimmt. Und es persifliert so viele Videospiel-Genres und Gattungen. Es gibt da so einen Moment, wo Metal Gear Solid auf die Schippe genommen wird oder überhaupt so Stealth-Spiele. Das ist so geil, wirklich. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Wenn man das sieht, da habe ich mich, also es kommt selten vor, dass ich wirklich lache in einem Spiel, aber da, ich konnte nicht mehr. Ich fand es wirklich witzig so, weil euer Hauptcharakter alles in den Dreck zieht irgendwie. Also man findet da jemanden, der da so ein bisschen am Rumschleichen ist und eigentlich läuft es auch hinaus, dass man nur ballern möchte. So. Also richtig, das muss man erleben, das muss man spielen. Super Spiel. Saints Row 4. Wobei ich auch nochmal kurz anmerken möchte, dass es eigentlich den Namen Saints Row 4 nicht verdient, weil es im Grunde ein Saints Row 3 ein bisschen aufgeblasen mit den eigentlich wie so ein gecheatetes Spiel sich anfühlt. Ne? Man kann wirklich alles tun und lassen, was man möchte. Und dann habe ich eine Überraschung, für mich persönlich eine Überraschung gespielt, da hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass das so gut ist, und zwar Sherlock Holmes Testament of Sin. Habe ich jetzt gerade angefangen, ist ein, ja, ich möchte nicht sagen klassisches Adventure, aber es ist auf jeden Fall ein Adventure. Man kann es auch unproblematisch mit einem Joypad spielen, man spielt Sherlock Holmes und Watson und löst Fälle. Das Ganze ist aber eher so, dass man Indizien sammelt und Fakten sammelt und man hat so eine Art Scriptboard, wo man Fragen gestellt bekommt. Also man hat, ich muss dazu sagen, man sieht die Figur auch und die Grafik ist wunderschön. Man kann diese kleinen Tatorte beleuchten und sich anschauen. Aber alles, was man sammelt, baut der Sherlock Holmes in so eine Art Frage- und Antwortspiel rein. Also man bekommt zum Beispiel die Frage, wurde der Pastor von mehreren Leuten umgebracht? So, dann sagt man, ja, nein, es waren mehr. Und dann die nächste Frage. Und irgendwann gibt das eine Lösung. Und man muss sich da quasi so dran langhangeln. Und dann kommt der Sherlock Holmes weiter. Okay. Ne? Also es ist ein bisschen... Aber hast du vorhin Indizien, dass du in irgendeine Richtung gehen kannst? Du kannst, nein, du kannst deine Figur komplett bewegen. Du hast eine 3D-modellierte Welt. Du hast einmal Third Person und First Person. Ja. Das sieht richtig klasse aus. Aber halt dieses Frage- und Antwort-Ding ist nochmal so ein zusätzliches, also hat so eine Art Notizbuch, was Watson führt. Ja. Und die Geschichten sind so spannend und so richtig, also richtig, richtig gut. Das macht so viel Spaß, weil die Dialoge auch gut geschrieben sind. Mhm. Man hat auch so Minigames dabei und ich hasse eigentlich in Adventures so Mini-Puzzles. Das gehört, außer Layton. Professor Layton ist nochmal, weil es nur drauf basiert. Ja, klar, ne? Aber das muss ich sagen, aber sonst finde ich es nicht schön. Aber da macht das wirklich Spaß, weil es auch immer fair bleibt. Mhm. Also Sherlock Holmes Testament of Sin, jeder Freund von guter Adventure-Kost, der soll sich das mal anschauen. Und vor allen Dingen auch Leute, die jetzt auch mit dem Thema Sherlock Holmes zu tun haben, sollten sich das mal zu Gemüte führen. Und jetzt zeigt der 16-Bit-Maler hier an, dass die Zeit abläuft. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld, nur für uns nicht. Nein. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns schnell, aber nicht ohne auf die nächste Sendung im Dezember hinzuweisen. Ja. Das klang doch wie eine Melodie aus einem der großartigsten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Niemals. Oder täusche ich mich da? Humbug, möchtest du vielleicht sagen? Humbug. Ha. Naja, ich frage nicht zu viel, wenn ich sage, es geht um Weihnachten. Genau. Wir nehmen uns der schönsten Jahreszeit des Jahres an. Karneval? Genau. Karneval im Dezember. Also Weihnachten. Und es gibt 100.000 Weihnachtsfilme, es gibt 100.000 Weihnachtsalben. Und es gibt drei Weihnachtsspiele. Und diese drei Spiele nehmen wir für euch unter die Lupe. Natürlich nicht. Wir haben ein Füllhorn an Spielen für euch nächstes Mal. Mir allein fallen schon 4 ein. Ich kenne mindestens 5. Aha. Texas Pad? Ja, wird schwierig. Es wird nicht langweilig werden, denn es gibt auch noch andere Anekdoten zu erzählen. Vielleicht auch wieder einen anderen Stargast. Vielleicht auch wieder unseren liebgewonnenen Texas Pad. Ja, wir werden sehen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank heute für dein Erscheinen. Ja, gerne. Applaus, für deine Teilnahme. Danke. Chapeau. War sehr angenehm. Ja, und was bleibt noch zu sagen? Es bleibt zu sagen, dass wir euch eine wunderschöne Nacht, Abend, Tag, Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, wünschen. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Game on. Ja, bis dann. Ciao. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this?